Ich habe das Gefühl, wir sind gerade noch mal heil davongekommen. Ich komm ja! Hier hinten muss alles zum Teufel sein. Schau dir das an. Der ist ja voll unter der Hängegras. Da sind zwei Männer drin eingequetscht. Sollen wir die rausziehen? Aber wir können sie doch nicht da drin lassen. Nein, Herr Güte, vielleicht leben sie ja noch. Wenn wenigstens jemand vorbeikommen würde. Alfred, oh, wie schön, dich wiederzusehen. Nein, nein, nein, ich habe keine Angst. Das ist nicht der Grund. Weißt du, nach dem, was sie dir angetan haben, konnte ich es nicht mehr ertragen. Ich habe mit allem und allen Schluss gemacht. Ohne dich wollte ich nichts mehr mit der Geschichte zu tun haben. Mich nur noch in einen entlegenen Winkel verkriechen, irgendwo ganz allein mit Khadija. Kannst du nicht sprechen? Doch, ja. Dieser Brief von dir, den Julien mir zu lesen gegeben hat. Sicher, ich habe schon verstanden, du willst, dass ich zurückkehre und unsere Arbeit wieder aufnehme. Zuerst wollte ich Nein sagen, um nicht das Ganze noch einmal zu durchleben. Dann habe ich mich aufgerafft und Ja gesagt. Lieber, was hat das alles zu bedeuten, was hier vorgeht? Warum werden Julien und ich und sogar Khadija überall beschattet und verfolgt? Und sogar der Doktor, unser guter Herr Doktor. Warum ist der überfallen und entführt worden? Was wollten Sie von ihm wissen? Und wer steckt dahinter? Glaubst du, das war dieselbe Mörderhand, die dich gehindert hat, dein Werk zu vollenden? Nein, geh nicht weg. Geh nicht weg, Alfred. Gut geschlafen, Madame Oskarovna? Guten Morgen, Julien. Haben Sie sich ein bisschen ausgeruht? Ja, ganz gut, aber... Die Autofahrt heute Nacht war nicht so anstrengend. Oh nein, nein, nein, es ist... Ach. Vielleicht sollte ich nicht davon sprechen, es geht um meinen verstorbenen Mann. Aber wenn ich bedenke, wie sehr er sie schätzte und auch persönlich mochte... Ich wusste es. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen. Ich glaube, ich kann mich Ihnen anvertrauen, oder? Ja, gewiss doch, Madame. Ich fühle mich geehrt. Bitte, bitte sprechen Sie. Ich habe von meinem Mann geträumt. Das war nicht das erste Mal in all den Jahren, aber so lebendig ist es mir noch nie passiert. Es wird Ihnen genauso seltsam wie mir vorkommen, aber es war, als ob wir miteinander gesprochen hätten. Als wir heute früh hier in Paris ankamen, nachdem Sie es geschafft hatten, die Verfolgung durch dieses Auto abzuschütteln, ja, da war ich wirklich vollkommen ratlos. Und in dieser Geistesverfassung bin ich eingeschlafen. Ich kann mir nicht vorstellen, wer sich so sehr für unsere Arbeit interessieren sollte und warum und woher er weiß, dass wir sie wieder aufnehmen wollen. Das ist auch für mich alles ganz unbegreiflich. Bisher ist noch gar nichts gesichert. Weder, dass es sich bei dem Grab tatsächlich um das von Hamenoubis dem Dritten handelt, noch dass die Arbeit wirklich wieder aufgenommen wird. Ja. Und trotzdem verhält sich irgendjemand so, als ob das bereits ganz sicher entschieden wäre. Ja, ja, ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich, was den plötzlichen Tod meines Mannes betrifft, die bequeme Erklärung nicht akzeptiere. Für mich war es Mord. Und jetzt ist mir von diesem Traum, von dieser, wenn ich so sagen darf, übernatürlichen Begegnung mit meinem Mann, das Gefühl geblieben, dass er mich vor etwas warnen wollte, mir vielleicht sagen wollte, dass hinter dieser Verfolgung dieselbe Mörderhand steckt, die ihn daran gehindert hat, sein Werk zu vollenden. Ja, ja, das ist die plausibelste Annahme. Trotzdem bleibt weiter die Frage, mit welchem Ziel? Ich weiß sehr wohl, dass Träume Gedanken und Gefühlslagen widerspiegeln. Ich hoffe, Sie werden mich nicht für übertrieben ängstlich halten, wenn ich denke, dass ich eine schwere Verantwortung auf mich genommen habe, Ihnen und auch Khadija gegenüber. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Julien, und vor allem größte Zurückhaltung über unsere neue Expedition üben. Also keine Interviews, keine Zeitungsartikel. Je weniger man über unsere Pläne weiß, desto besser. Natürlich, gewiss, Madame Oskarovna. Das habe ich auch schon Professor Duroc zu verstehen gegeben. Gut. Und auch kein Wort über dieses Gespräch zu Khadija. Sie ist schon von Natur aus so ängstlich. Da kommt sie gerade. Guten Morgen. Guten Morgen, Khadija. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Danke, nicht schlecht. Kann ich das Frühstück servieren? Soll das nicht Khadija machen? Nein. Auch sie soll sich heute ein wenig ausruhen. Es ist schon alles fertig. Ich bin gleich wieder da. Julien ist sehr nett. Findest du nicht auch Khadija? Ja, fast zu sehr. Was hast du bloß gegen ihn? Soll ich die Koffer auspacken? Ach, ich glaube, das ist nicht nötig. Wir werden ja gleich weiterfahren. Ach, dann mache ich nur den Kleinen auf. Ja, mach das, Liebe. Hier ist die Zeitung. Wollen Sie reinschauen? Nein, danke, jetzt nicht. Darf ich? Danke. Ich habe schon bei Professor Duroc angerufen. Wenn Sie einverstanden sind, erwartet er uns morgen Vormittag um 11. Ja, gut. Ich soll ihm die Verabredung bestätigen. Ja, das passt mir sehr gut. Dann essen wir mit ihm zu Mittag? Ja. Und Khadija kümmert sich um das Abendessen. Heute nicht. Wir können doch irgendwo essen gehen. Natürlich kommen Sie auch mit, Khadija. Wir wollen Sie doch nicht hier alleine lassen, nicht wahr, Madame Oskarovna? Madame, hier in der Zeitung, diese zwei Fotos. Dieser Mann, das ist der, der mir im Zug und dann nach London gefolgt ist. Bist du sicher? Ganz sicher. Er hat sich mir eingeprägt wie ein Albtraum. Julien? Haben Sie die Zeitung gelesen? Ich habe noch nicht reingeschaut, nein. Ja, dann lesen Sie mal diesen Artikel hier. Da. PKW unter Lastzug-Anhänger zerquetscht, beide Insassen tot. Die Opfer waren mit falschen Papieren in einem gestohlenen Auto unterwegs, konnten bisher nicht identifiziert werden. Beide LKW-Fahrer unverletzt, Unglücksursache vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. Das sind die, die uns heute Nacht verfolgt haben. Das könnten auch dieselben sein, die den Doktor überfallen hatten. Der Fluch des Pharao hat sie erreicht. Ach, arme Teufel, was für ein scheußliches Ende. Vielleicht sollte Khadija sich mit der Polizei in Verbindung setzen und sagen, was sie weiß. Ich finde das Ganze noch zu unklar. Mir scheint keiner der beiden dem zu ähneln, der mich in ihrem Haus niedergeschlagen hat. Wie Sie wollen. Solange wir keine Gewissheit haben, könnten wir leicht ein eher schädliches Aufsehen um unsere Reise erregen. Was meinen Sie, Madame Oskarovna? Ein Erinnerungsfoto, die Herrschaften? Nein, danke. Hey, was machen Sie da? Ich habe doch Nein gesagt. Ach, Entschuldigung, Monsieur. Ich hatte das Gegenteil verstanden. Hallo Sie, hören Sie mal! Ja, bitte, Monsieur. Geben Sie mir doch wenigstens den Abholbon. Wie soll ich denn das Foto sonst kriegen? Wie Sie wollen, Monsieur. Sie können es übermorgen abholen. Danke. Warum hat das denn so eilig? Weil er mir ein komischer Fotograf zu sein scheint. Ich will das gleich mal nachprüfen. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Ich hätte Lust, ihm zu folgen, um zu sehen, was er macht. Was redest du denn da, Khadija? Als Sie vorhin gesagt haben, wir sollten zur Polizei gehen, da hat er sofort Nein gesagt. Ich weiß nicht recht, ich traue ihm. Khadija, dein Essen wird kalt. Schon recht, Madame. Hab verstanden. Na, was war, Julien? Ich habe versucht, die Nummer anzurufen, die auf dem Bon steht. Und da hat mir ein Taxistand geantwortet. Ein Taxistand? Und was heißt das? Jemand brauchte dringend unsere Fotos. Und jetzt hat er sie bekommen. Oh weh. Sind Sie sicher? Wir verlieren uns keinen Moment aus den Augen. Wie Sie wollen, Madame Oskarovna. Wenn es Ihnen so lieber ist, wird die Expedition 3 Monate dauern. Allerdings werden Sie dann noch in der 2. Junihälfte dort unten sein. Ja, ich weiß, Herr Professor, es wird schon sehr heiß sein, aber ich bin es gewohnt. Nach bestimmten Erkenntnissen meines Mannes ist es gerade die Zeit vor der Sommersonnenwende, in der wir dort Messungen anstellen müssen. Geht es um etwas Ähnliches wie bei dem großen Tempel von Abu Simbel? In einem gewissen Sinne könnte das sein, aber ich kann es noch nicht präzisieren. Ich verstehe, Madame Oskarovna, und ich werde Ihnen nicht in Ihre Entscheidungen hineinreden. Was die Zurückhaltung angeht, da können Sie beruhigt sein, niemand wird etwas erfahren. Ich habe schon unseren Botschafter in Kairo über den delikaten Charakter der Expedition unterrichtet, auch über die merkwürdigen Vorfälle, die Ihnen widerfahren sind. Aber ich habe ihn auch bitten müssen, sich mit der Altertümerverwaltung ins Benehmen zu setzen, wegen der erforderlichen Genehmigungen vor Ort. Sie kennen die dortige Praxis ja besser als ich, Madame. Gewiss, Herr Professor. Ich habe Schiffspassagen auf der Hesperia buchen lassen. Sie fährt übermorgen Abend in Marseille ab. 2 nebeneinander liegende Kabinensuiten, eine für Sie und Ihre Haushälterin, die andere für unseren guten Julien. Sehr liebenswürdig, danke. Wir könnten morgen Abend den Nachtzug nehmen. Der ist am nächsten Morgen um 8 in Marseille. Was meinen Sie, Madame Oskarovna? Ja, sehr gut. Kommen Sie morgen Vormittag wieder, Julien. Ich werde Ihnen helfen, die Schlafwagenbilletts und die übrigen Dokumente zu besorgen. Gerne, Herr Professor. Und jetzt, chère Madame, möchte ich Ihnen meine persönliche Dankbarkeit und die des gesamten Instituts dafür ausdrücken, dass Sie bereit sind, noch einmal nach Ägypten zurückzukehren, obwohl Sie dort so ein Drama erlebt haben. Wenn Sie gestatten, möchte ich Ihnen eine vielleicht unpassende Frage stellen, für die ich mich im Voraus entschuldige. Ja? Sie sind doch immer noch Mrs. Cavendish. Warum haben Sie beschlossen, einen so hoch angesehenen Namen abzulegen? Sie sagen ganz richtig. Hoch angesehen, zu hoch für mich allein. Mrs. Cavendish existiert nicht mehr. Sie ist zusammen mit ihm gestorben. Umso unpassender würde es mir erscheinen, seinen Ruhm für meine Arbeit zu missbrauchen. Meine uneingeschränkte Bewunderung, Madame Oskarovna. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen den größtmöglichen Erfolg zu wünschen. In jedem Fall bin ich sicher, dass die Wissenschaft früher oder später dem Gedenken an Professor Cavendish Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. Hallo, Mr. El-Azawi, bitte. Hier, der Fotograf, es ist dringend. Gut, ich bleibe dran. Ja? Hallo, Mr. El-Azawi? Ich bin es. Sie fahren alle 3 morgen Abend von Marseille ab nach Alexandria. Die Information ist sicher. Ja, die Fotos sind perfekt. Ja, fertig. Können jederzeit abgeholt werden. Bei der üblichen Adresse. Jawohl. Alles klar, Mr. El-Azawi. Hast du gut nachgesehen, Mendel? Überall Sergina. Noch nichts. Haben die uns womöglich schon wieder getäuscht? Glaube ich nicht. Wir haben ja noch Zeit. Es sind nur noch wenige Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Sieh mal, Sergina, da steigen Leute ein. Da sind 2 Frauen. Wir haben sie. Schau, die eine nimmt das Abteil mit Bett Nummer 11. Aber die anderen? Wer sind die anderen? Vielleicht Leute, die sie zum Zug bringen. Ach, ich weiß nicht recht mit der. Sie sollte alleine reisen. So, da wären wir, Madame Oskarovna. Ihr Necessaire, Madame. Danke, Khadija. Julien, wie lange ist es noch bis zur Abfahrt? Noch ein paar Minuten. Es war doch nett von Professor Duroc, uns bis an den Zug zu bringen, oder? Ich bin ein bisschen müde. Ich sage gleich gute Nacht, ja? Ja, also dann. Bis morgen, Madame Oskarovna. Schlafen Sie gut. Danke. Und Sie auch, Khadija. Danke, Monsieur Julien. Wollen Sie noch Mineralwasser, Madame? Ach ja, bitte lass mir gleich eine ganze Flasche bringen. Ich gehe lieber selbst eine holen. alle schlafen gegangen sind. Jetzt ist es noch zu früh. Da ist jemand im Korridor. Wir brauchen uns nicht zu beeilen. Wir haben die ganze Nacht Zeit. Jetzt ist es soweit. Sie ist zur Toilette gegangen. Ich bin bereit. Hast du dir gut gemerkt, was wir machen müssen? Wenn sie kommt, huste ich zweimal leise. Du wartest hinter der Tür. Wenn sie am Abteil vorbei ist, stülpe ich ihr die Kapuze über. Du ziehst sie rein. Gut. Jetzt pass auf. Sie kann jeden Augenblick kommen. Schrei nicht! Kein Theater! Wenn du es versuchst, bist du tot, ist das klar? Das hast du nicht erwartet, was? Unwägbarkeiten des Berufs. Ich wette, du hast schon kapiert, was ich meine. Kein Theater! Wo hast du das Geld? Los, red schon, rede! Willst du in dein Abteil zurück oder sollen wir dich im nächsten Tunnel aus dem Zug werfen? Geld? Was für Geld? Wir wissen alles. Wir beobachten dich schon eine ganze Weile. Die 25 Millionen Francs für den Typ in Marseille. Na, komm. Zum Tausch für den Stoff, den du nach Paris bringen sollst. Zu deiner Chefin. Mach's Maul auf. Du triffst dich mit ihr übermorgen früh im Le Chakirie, dieser Spelunke in der Rue de Canette. Du siehst, wir wissen alles. Willst du jetzt endlich den Mund aufmachen? Nein, das sind wir nicht. Wenn ihr uns deswegen verfolgt habt, das sind wir nicht. Hör gut zu, was ich dir sage, Lamia. Du bist schlau, aber diesmal hilft dir das nichts. Du kennst mich nicht, aber ich dich. Vor ein paar Jahren haben sie dir eine Abreibung mit dem Messer verpasst. Dein Rücken ist ganz voller Narben. Es ist zwecklos zu leben. Verdammt, Münder, sieh dir das an. Nichts. Keine einzige Narbe am Rücken. Ist dies Licht? Nein. Diese Schweine, diese verfluchten Schweine. Sie haben uns wieder belogen. Und mit der hier, was machen wir jetzt mit der hier? Hol unsere Koffer. Der Zug fährt langsamer. Sobald er hält, steigen wir aus. Um die hier kümmere ich mich. Julien? Madame Oskarovna, was ist? Oh, ich mache mir große Sorgen. Khadija ist verschwunden. Verschwunden? Ja. Vielleicht ist sie in den Speisewagen. Nein, da habe ich schon nachgesehen. Da ist sie nicht. Außerdem würde Khadija bestimmt nicht allein dorthin gehen. War das Bett Nummer 11 belegt? Ja, Herr Kommissar. Von einer Dame. Ich muss sie sofort sehen. Bringen Sie mich zu ihr. Herr Kommissar, die Dame von Bett Nummer 11 ist nicht mehr zu finden. Wie bitte? Ihre Mitreisenden sagen, sie sei verschwunden. Sie sind vor kurzem sehr aufgeregt zu mir gekommen, um es mir zu melden. Und, wer sind die? Eine ältere Dame und ein junger Herr. Guten Tag, meine Herrschaften. Polizei, Ihre Papiere bitte. Was hat das zu bedeuten, Julia? Keine Ahnung. Hier ist mein Pass. Ja, bitte hier. Und hier ist meiner. Reist die Dame, die Bett Nummer 11 belegt hat, mit Ihnen? Ja, das ist meine Haushälterin. Dies ist ihr Gepäck, aber leider ist sie verschwunden. Wir haben überall nach ihr gesucht. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend, bevor wir zu Bett gegangen sind, kurz nach der Abfahrt in Paris. Und wohin fahren Sie? Nach Marseille. Wir müssen uns heute dort einschiffen, um nach Ägypten weiterzureisen. Einschiffen? Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Wie bitte? Auch wenn es uns gelingt, diese Dame zu finden, die uns in besonderer Weise interessiert. Monsieur Berthomieu? Madame Oskarovna. Oskarovna. Ich sehe mich leider gezwungen, Ihre Pässe zu behalten. Sobald wir in Marseille angekommen sind, wollen Sie so gut sein, um mich zur Polizei zu begleiten. Aus welchem Grund? Also, Sie könnten uns wenigstens eine Erklärung geben. Herr Kommissar, kommen Sie bitte mal schnell. Was gibt's? Sehen Sie hier, eine gefesselte und geknebelte Frau. Bei der Abfahrt in Paris war in diesem Abteil ein Paar. Sie hatten mich gebeten, sie eine Viertelstunde vor der Ankunft in Marseille zu wecken. Aber das ist ja Khadija. Schnell, Julia, helfen wir ihr. Khadija, wie geht es Ihnen? Khadija, wir sind es. Hab keine Angst. Sei ganz ruhig. Dem Himmel sei Dank. Sie sind es, Madame. Ich muss sagen, ein wirklich geschickter Schachzug, der uns mit einer falschen Information in die Irre geführt hat. Sie haben ein sehr, sehr scheußliches Abenteuer durchgemacht, Madame. Zum Glück sind Sie unverletzt geblieben. Ja. Ich bin so müde, Herr Kommissar. Und immer noch ganz erregt von dem Schrecken. Aber durch Sie haben wir jetzt einige überaus wichtige neue Erkenntnisse gewonnen. Die Frau, die wir suchen, heißt Lamia. Sie hat den Rücken voller Schnittnarben und sie trifft sich morgen Vormittag um 11 im Chakiri in Paris mit ihrer Chefin. Ist das richtig? Ja, so war es. Genau so hat diese Frau es gesagt. Wir werden uns gleich mit Paris in Verbindung setzen. Madame Oskarovna, Monsieur Berthomieu, ich hoffe, Sie werden uns diesen kleinen Zwischenfall verzeihen. Aha, aber gewiss doch, Herr Kommissar, Hauptsache Khadija ist wohlauf und kann diese schreckliche Erfahrung bald vergessen, hm? Ich habe es ja gesagt. Der Fluch des Pharao ist über uns gekommen. Oh, das war kein Fluch, Madame. Das war ein gefährliches Gangsterpaar. Und Sie können dem Himmel danken, dass Sie die Sache so gut überstanden haben. Monsieur Berthomieu, wann müssen Sie im Hafen sein? Das Schiff legt um 18 Uhr ab. Jetzt ist es 15.30 Uhr. Ich werde Ihnen einen Wagen zur Verfügung stellen, sodass Sie rechtzeitig dort sind. Ach, ich hab's kaum noch geglaubt, dass wir uns heute einschiffen können. Meinen Sie, man hat uns die ganze Zeit verfolgt, weil man glaubte, dass wir zu dieser Drogenmafia gehören? Das ist die Meinung der Polizei. Und was ist Ihre Meinung? Meiner Meinung nach handelt es sich um zwei verschiedene Dinge. Das glaube ich auch. Wie geht's Khadija? Ich habe ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Ich werde sie auch nicht zum Abendessen wecken. Kann ich Ihnen beim Koffer auspacken helfen? Nein, nein, danke. Das machen wir morgen in Ruhe. Heute Abend ist mir gar nicht danach, mich für den Speisesaal umzuziehen. Ich werde mir lieber etwas bringen lassen. Sind Sie so lieb und sagen dem Steward Bescheid? Natürlich. Wollen Sie alleine speisen oder darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Ja, wenn es Sie nicht verdrießt, auf den Speisesaal zu verzichten, werde ich mich freuen, wenn Sie mein Gast sind. Dann will ich gerne kommen. Ich danke Ihnen. Bis nachher also. Ich gehe ein bisschen auf Deck frische Luft schnappen. Ich will auch mal an der Bar vorbeischauen. Ich könnte einen Scotch vertragen. Ach, warten Sie, Julien. Heute war ein ziemlich bewegter Tag. Entgegen meiner Gewohnheit werde auch ich mir einen Schluck Whisky genehmigen. Gut. Ich denke, es wird mir gut tun. Bei einer solchen Brise könnte man meinen, es wäre schon Sommer. Immer wenn wir aus London abfuhren, war der Himmel grau. Es regnete und bei der Ankunft hier schien die Sonne. Tja, eine andere Welt. In Marseille machten wir gewöhnlich einen Tag Pause, bevor wir uns einschifften. In einem kleinen Fischrestaurant am Hafen, wo die Seeleute und die Fischer verkehrten, haben wir etwas gegessen. Ja. Mein Mann mischte sich gern unter die einfachen Leute. Für ihn war das ein Weg, den Kontakt mit der Wirklichkeit nicht zu verlieren. Auch bei den Ausgrabungen verstand er sich immer sehr gut mit den Arbeitern, weil er ihre Probleme ernst nahm. Wie das alles vorbeigeht und schwindet. Wird es nicht ein bisschen kühl, Madame Oskarovna? Stavros! Welche Überraschung! Was machst du hier? Ehrlich gesagt... Stavros! Weißt du, dass du ohne Bart ganz verändert aussiehst? Tatsächlich. Ich bin ja auch ein anderer. Sind Sie nicht Monsieur Stavros Bekopoulos? Leider nein. Wieso leider? Nun, weil es mir leid tut, Mademoiselle. Es ist immer angenehm, so herzlich begrüßt zu werden. Dummerweise bin ich aber nicht Stavros... Bekopoulos. Verzeihen Sie bitte, aber es ist unglaublich. Was? Was ist unglaublich? Die Ähnlichkeit sogar in der Stimme. Noch einmal bitte verzeihen Sie mir. Schönen Abend noch. Ihnen ebenfalls, Mademoiselle. Ihnen ebenfalls noch einen schönen Abend. Ein sehr schönes Mädchen, ohne Frage. Wie bitte? Ich werde Sie bedauern jetzt gerade, dass Sie nicht Stavros Bekopoulos heißen. Wer weiß, was das für eine sein mag. Wenn Ihnen daran liegt, es zu erfahren, dann werden Sie schon wissen, wie Sie es herausbekommen. Sie sah fast so aus, als wollte sie mir nicht glauben. Sie dagegen haben ihr geglaubt, nicht wahr? Wieso Sie nicht? Nein. Ehrlich gesagt, ich hatte irgendwie ein sonderbares Gefühl. Was denken Sie, Madame Oskarovna? Naja, wenn man mit einem Unbekannten ins Gespräch kommen will, dann kann es ein gutes Mittel sein, so zu tun, als ob man ihn mit einem anderen verwechselt. Ja, aber ich kann mich irren. Jetzt gehen Sie nichts drauf. Wissen Sie, wir Frauen, wenn wir wollen, da helfen wir sogar dem Zufall auf die Sprünge. Über eins bin ich mir jedenfalls sicher. Sie werden sie wiedersehen. Warum? Ganz einfach, weil sie Ihnen gefällt. Und da kann ich Ihnen nicht Unrecht geben. Auch Sie gefallen ihr. Und da kann ich auch ihr nicht Unrecht geben. Guten Morgen, Madame Oskarovna. Guten Morgen, Silja. Gut geschlafen? Sehr gut, danke. Nun, haben Sie etwas über Stavros Bekopoulos in Erfahrung gebracht? Nein, gar nichts. Oh, Silja, Sie enttäuschen mich. Ich hielt Sie für viel neugieriger. Neugierig bin ich schon, aber... Aber? Es ist mir nicht gelungen, mit ihr zu sprechen. Also, Sie haben es versucht. Natürlich. Ich habe sie einen Moment an der Bar gesehen, aber ich hatte nicht mal Zeit, mich ihr zu nähern. Sie ist gleich weggegangen und war dann den ganzen Abend lang nicht mehr zu sehen. Hat sie sie bemerkt? Ja, ich glaube, das hat sie. Und war sie allein? Ganz allein. Nun, dann können wir mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es gestern wirklich eine Verwechslung war. Na, wie fühlst du dich heute, Khadija? Noch immer ziemlich benommen. Als ob ich einen heftigen Schlag bekommen hätte. Morgen wirst du wieder ganz auf dem Posten sein. Guten Tag, Madame. Guten Tag, Mademoiselle. Wer ist das? Das wüsste ich auch gern. Gestern hat sie Julien begrüßt, weil sie ihn mit jemandem verwechselte. Und wenn das nun eine absichtliche Verwechslung war? Oh, das ist wieder der Fluch. Er lässt uns keinen Augenblick Ruhe. Ich finde, das ist kein Grund, sich vor der Zeit zu beunruhigen. Und ich finde, es ist unmöglich, keine Angst zu haben. Guten Abend, Mademoiselle. Guten Abend. Störe ich? Nein. Gestern Abend hatte ich versucht, sie zu treffen. Ich hatte sie an der Bar gesehen, dann waren sie verschwunden. Ich war sehr müde, ich habe mich früh zurückgezogen. Warum wollten Sie mich sehen? Nun, sagen wir, ich wollte wissen, wer Stavros Bekopoulos ist. Ich habe noch nie zwei Personen gesehen, die sich so ähnlich sind. Sie könnten wirklich Zwillinge sein. Ich habe es zuerst gar nicht glauben wollen und gedacht, es wäre ein Scherz. Aber Sie haben mir noch nicht gesagt, wer dieser Stavros ist. Liegt Ihnen viel daran, das zu wissen? Wo er mir doch so ungeheuer ähnlich sehen soll? Sie sagen, dass er Ihnen ähnlich sieht. Könnten nicht auch Sie ihm ähnlich sehen? Ich glaube nicht. Jedenfalls gefällt mir der Gedanke nicht. Sie zum Beispiel, Sie sehen niemandem ähnlich. Meinen Sie? Ja, da bin ich ganz sicher. Sie sind einfach Sie. Eine absolut einmalige, unwiederholbare Persönlichkeit. Ein originelles Kompliment. Sie sind nett. Sind Sie allein? Ja. Und ich habe die Absicht, es zu bleiben. Oh, Wollen Sie damit sagen, dass ich gehen soll? Nein, noch nicht gleich. Nicht hier will ich allein bleiben, sondern im Leben. Dann ist es etwas ernster. Aber... Aber? Das letzte Wort ist nie gesagt. Man hat immer so viele Absichten und dann... Sie sind übertrieben optimistisch. Sagen wir eher zuversichtlich. Heute Morgen bin ich Ihrer Mutter begegnet. Wem? Der Dame, die gestern bei Ihnen war. Ist das denn nicht Ihre Frau Mutter? Nein. Sie ist eine Verwandte. Und fühlt sich wohl hier. Diese Stille ist erholsam. Sie haben recht. Stille wird allmählich zu einem unbezahlbaren Luxus. Besonders in der Stadt. Es wird immer schwieriger, eine Verbindung mit der Natur aufrechtzuerhalten. Und Sie schaffen es, diese Verbindung zu halten? Ich versuche, mein Bestes zu tun. Immer wenn ich mal einen halben Tag frei habe, gehe ich im Wald spazieren. Auch allein. Wirklich? Man möchte sich ja fast wünschen, dass es diesmal nicht eine der üblichen Angebereien ist, mit denen die Männer sich spreizen wie die Pfauen, wenn sie eine Frau erobern wollen. Konventionelle Phrasen, und hinterher muss man dann entdecken, dass die Wirklichkeit eine ganz andere ist. Sie sind zu bitter, entschuldigen Sie. Vielleicht bin ich nur enttäuscht. Bemühen Sie sich nicht so sehr. Alles kann sich ändern. Zum Guten und zum Schlechten. Also dann, gute Nacht. Sie gehen schon? Die Nachtluft ist sehr feucht über mir. Mir ist kalt. Darf ich Sie begleiten? Nein, vielen Dank. Bitte insistieren Sie nicht. Ach ja, ich habe ganz vergessen, Ihnen zu sagen, wer Stavros Pekopoulos ist. Sagen Sie es mir ein andern Mal, dann habe ich die Chance, noch einmal mit Ihnen zu sprechen. Ich heiße Julien. Und ich heiße Sophie. Gute Nacht, Sophie. Gute Nacht, Julien. Lass mich los. Lass mich los. Khadija? Khadija, was hast du? Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Khadija, ich bin's. Wach auf! Sie sind's, Madame. Ja. Diese beiden sind hier. Ich hab sie gesehen. Wer? Wen hast du gesehen? Den Mann und diese Frau. Ich habe sie ganz deutlich gesehen. Hier, in unserem Abteil. Aber wir sind jetzt auf dem Schiff, Khadija, nicht mehr im Zug. Du hast einen bösen Traum gehabt. Sophie. Sie sind noch hier? Stört Sie das? Wenn ich gewusst hätte, dass Sie noch hier sind, wäre ich nicht gekommen. Warum? Ich wollte schlafen, aber es ging nicht. Ich bin sehr unruhig. Als ob gleich etwas geschehen würde, was mich sehr erschreckt. Ist es Ihnen jemals passiert, dass Sie Angst hatten, ohne zu wissen, wovor? Aber ja. Oft sogar, wenn ich es am wenigsten erwarte. In der Nacht. Plötzlich erscheint mir alles um mich fremd und ich muss raus ins Freie. Vielleicht kommt ihm das lächerlich vor, ein Mann, der Angst hat. Unbewusst habe ich auf Sie gewartet, Sophie. Es ist mir sehr angenehm, Sie hier an meiner Seite zu haben. Wieso? Als Sie weggegangen waren, empfand ich einen starken Drang, Sie wiederzusehen. Sie, verzeihen Sie mir, Sie in die Arme zu nehmen, um Sie zu beschützen. Zu beschützen? Ja, genau das ist das richtige Wort. Es ist nicht nur Zärtlichkeit, sondern auch ein Beschützerinstinkt. Sie gefallen mir sehr, Sophie. Was hat das alles für einen Sinn? Wir kennen uns nicht. Wir wissen gar nichts voneinander. Na und? Das macht die Anziehungskraft nur noch größer. Ach, Worte, Worte, sonst nichts. Ich bin nicht bereit, mich durch die Angst vor dem Nachher konditionieren zu lassen. Glück besteht aus Augenblicken. Es sind so wenige, dass man sich nicht den Luxus erlauben kann, sie zu vergeuden. Eine durch und durch männliche Logik. Das Risiko ist für alle gleich. Ich weiß nicht einmal, ob es in deinem Leben jemanden gibt, der dich von mir fernhält. Aber das ist mir egal. Sophie. Ich kann es mir nicht mal selber erklären, aber ich habe das Gefühl, dies ist ein entscheidender Augenblick. Eine Gelegenheit, die sich nur einmal bietet. Ich bitte dich, wenn du es auch so empfindest, lass uns die Herausforderung annehmen. Es stimmt nicht, was ich vorhin gesagt habe. Was? Als ich sagte, wenn ich gewusst hätte, dass du noch hier bist, wäre ich nicht gekommen. Aber ich habe nicht dich belogen. Ich habe mich selbst belogen. Wollen wir tanzen? Sophie? Hier? Ja, warum nicht? Komm, Sophie, lass uns tanzen und singen. Lass uns die Augenblicke festhalten, solange wir können. Wie gern würde ich alles mit dir teilen, was im Leben eines Menschen geschehen kann. Sophie! Madame! Madame! Monsieur Julien ist verschwunden. Ach, Khadija, was redest du denn da? Er ist nicht mehr da. Er ist nirgendwo. Ich habe überall nach ihm gesucht. Er ist verschwunden. Was heißt verschwunden? Ich bin in seiner Kabine gewesen. Das Bett unberührt, die Zahnbürste trocken, die Seife auch. Da gibt's keinen Zweifel. Monsieur Julien ist heute Nacht nicht da gewesen. Ich bin sehr besorgt. Noch etwas Kaffee, Sophie? Nein, danke, Julien. Wie lange werdet ihr in Kairo bleiben? 2-3 Tage, denke ich. Ich hoffe, in Beirut alles rasch erledigen zu können. Gleich danach komme ich dann auch nach Kairo. Dann können wir uns wiedersehen. Das ist wunderbar, Sophie. Vielleicht. Wieso vielleicht? Es könnte ja sein, dass du schon weg bist. Ich werde nach Möglichkeit auf dich warten. Aber komm bald. Wir müssen weiter ins Landesinnere und ich habe da nicht allein zu entscheiden, verstehst du? Ich dachte, du machst Ferien. Schön wär's. Dann käme ich mit dir nach Beirut. Aber vielleicht ziehst du es ja vor, allein dorthin zu gehen. Wieso? Es könnte ja sein, dass dich dort jemand erwartet. Zum Beispiel Stavros Bikopoulos. In Beirut erwartet mich meine Cousine. Stavros ist ein Junge, den ich in den Ferien kennengelernt habe. Voriges Jahr in Mykonos, nichts weiter. Zufrieden, der Herr. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich würde gerne ein bisschen was über dich wissen. Das ist schnell gesagt. Meine Mutter war Griechin, mein Vater Armenier. Geboren bin ich in Bagdad. Ich bin oft geschäftlich auf Reisen und habe überall viele Freunde, auch in Ägypten. Und sonst? Gibt es nichts? Sonst gibt es nichts. Bist du nicht müde? Nein. Warum siehst du mich so an, Julia? Weil ich dich nochmal in die Arme nehmen möchte. Herein. Guten Morgen, Madame Oskarovna. Guten Morgen, Khadija. Guten Morgen, Julia. Guten Morgen. Madame, darf ich mal ein bisschen frische Luft schnappen? Aber sicher, Khadija, geh nur. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was hat sie? Fühlt sie sich nicht wohl? Doch, doch. Aber wenn etwas nicht nach ihrem Kopf geht, dann merkt man es gleich. Ich glaube, der Hauptverantwortliche für ihre schlechte Laune sind im Augenblick Sie. Ich? Ja, heute früh hat sie überall nach Ihnen gesucht. Sie hatte ihre Kabine unberührt und leer gefunden. Ja. Und da hat sie gefürchtet, Ihnen wäre etwas zugestoßen. Jetzt verstehe ich. Ach, Sie sind so vergnügt, Julia. Gut. Ich will nicht indiskret sein. Ich empfehle Ihnen nur, seien Sie vorsichtig. Denken Sie immer daran, größte Zurückhaltung über Ziel und Zweck unserer Reise. Kurz gesagt, die beiden sind ständig zusammen. Das ist doch natürlich, Khadija. Julien ist ein junger Mann. Mir gefällt diese Frau nicht. Aber ihm gefällt sie. Und dir? Was passt dir an ihr nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie gefällt sie mir nicht. In Alexandria gehen wir von Bord und sie fährt weiter nach Beirut. Wahrscheinlich wirst du sie nie wiedersehen. Ich glaube eher, wir werden sie wiedersehen. Und zwar wer weiß wie oft noch. Du bist heute Abend so anders, Sophie. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Es ist nicht immer leicht zu akzeptieren, wenn etwas zu Ende geht, Julien. Meinst du mit uns beiden? Auch. Sophie, hör zu, ich werde ungefähr 3 Monate lang beschäftigt sein. Es ist meine Arbeit und es ist sehr wichtig. Im Augenblick kann ich dir nicht erklären, worum es geht. Das wird dir sonderbar vorkommen, aber ich bitte dich, hab Vertrauen. Wenn wir es beide wollen, wird nichts zu Ende gehen. Ich bin so gerne mit dir zusammen, dass ich dich bitten könnte, das ganze Leben lang bei mir zu bleiben. Sei still, Julien, sei still. Dann bist du es, die nicht will. Nein, nein, auch ich bin so gerne mit dir zusammen, wie ich es noch nie erlebt habe. Aber... Aber? Überstürzen wir nichts, man macht sich so schnell Illusionen. Illusionen? Willst du mir das bitte etwas genauer erklären? Nicht jetzt, Julien. Wir sprechen darüber, wenn wir uns wiedersehen. Wo? In Kairo, in ein paar Tagen, ja? Wirst du auch wirklich kommen? Sophie. Vielleicht, Julien. Vielleicht. Mayuf, mein Lieber. Wie kommt es, dass du hier bist? Mr. Hilderi weiß, dass Sie heute ankommen, Michi. Und sofort hat mich geschickt mit Wagen. Ach, wie denn das? Woher ist Mr. Hilderi so gut informiert? Ich nix weiß, Madame. Ich nix weiß. Mr. Hilderi ist immer gut informiert. Wo ist Ihre Koffer? Die werden noch ausgeladen. Die müssen erst noch durch die Zollkontrolle. Ich kümmere mich um alles, Madame. Danke, Mayuf. Die sind schon da und warten auf uns. Aber Khadija, Mayuf ist ein Diener von Mr. Hilderi. Er hat mir nie gefallen. Genauso wenig wie sein Herr. Aber was soll ich denn machen, Khadija? Ich konnte doch nicht unhöflich sein, oder? Nett, dieser Mr. Hilderi. Woher hat er gewusst, wann wir ankommen würden? Er steht den regierenden Kreisen sehr nah. Der Direktor der Altertümerverwaltung geht bei ihm. Ein und aus. Es ist ganz normal, dass er von unserer Ankunft erfahren hat. Was hielt Ihr Mann von ihm? Oh, mein Mann. Der nahm seine Einladung an, weil er den Gastgeber nicht beleidigen wollte. Aber ihm gefielen weder die Empfänge noch die Leute, die man im Allgemeinen dort traf. Verstehe. Ich werde mich zusammen mit Mayuf um die Koffer kümmern. Danke, Julia. Hallo? Hotel Ambassador? Ja, bitte Miss Sophie Somogonien. Sophie Somogonien. Ja, danke. Nicht unter den Gästen Ihres Hotels. Vielleicht ist sie noch nicht eingetroffen. Wollen Sie bitte nachsehen, ob sie vielleicht für einen der folgenden Tage ein Zimmer reserviert hat? Ja. Auch nicht? Danke. Der Direktor des Museums hat uns die Erlaubnis gegeben, solange es nötig ist, hier im Archiv zu arbeiten. Ja, er war schon immer sehr hilfsbereit. Ja, kommen Sie, Julien. Also, wenn die Ordnung hier nicht geändert worden ist, ja, dann müsste es in dieser Schublade sein. Ha, da ist es. Dies ist das Papyrusfragment, das mein Mann ausgegraben hat. Ja, ich erkenne es. Nach den Dias, die der Professor bei seinen Seminaren immer gezeigt hat. Er war gerade dabei, eine Reihe von Fragmenten zu fotografieren und plötzlich hatte er es vor sich. Auf den ersten Blick war nicht ganz klar, was es enthielt. Der Pharao Amenubis ist leicht mit dem Gott Anubis zu verwechseln. Bei genauerer Prüfung stellte sich dann heraus, dass in dem Text Begräbniszeremonien eines Pharaos namens Amenubis beschrieben werden, dessen Grab an einem ungewöhnlichen Ort liegen soll. Und danach bricht der Text leider ab. Hier sehen Sie. Mittendrin. Zu vage Angaben für eine ernsthaftere Untersuchung. Und weiter? Ja, einige Jahre später, in einer anderen Reihe kleiner Fragmente, taucht der Name Amenubis wieder auf. Diesmal mit dem Hinweis auf eine Oase. Die Sache fing an, interessant zu werden, aber das Geheimnis wurde immer undurchsichtiger. Hat man nie feststellen können, woher diese Fragmente kamen? Nein, nein, nie. Wie ist es Ihrem Mann gelungen, das Grab zu finden? Ach, das war 10 Jahre später. Wir waren bei Ausgrabungen in der Wüste westlich des Nils, nicht weit von El Kharga. Zuerst tauchten die Ruinen eines Grabtempels auf, dann eine gepflasterte Straße und am Ende dieser Straße der Eingang zu einem Grab. Über der Tür stand die Kartusche mit dem Namen von Amenubis dem Dritten. Ich freue mich, Sie zu sehen, Sophie. Wie war die Reise? Gut, Mr. Heiderim. Ich habe die $25,000 auf Ihr Konto bei der Ottomanbank eingezahlt. Hier ist die Quittung. Erstens. Und wie ging's mit dem jungen Bertomier? Haben Sie mit ihm Kontakt aufnehmen können? El Azoui hat mir die Fotos aus Paris geschickt. Der Rest war ein Kinderspiel. Sie werden ihn hier auf dem Empfang wiedersehen und dann werden Sie sich weiter um ihn kümmern. Ich sorge für alles. Ein neuer Auftrag? Entschuldigen Sie, Mr. Heideri, aber ich kann jetzt keinen mehr annehmen. Sie weigern sich? Aus welchem Grund? Ich bin müde. Erschöpft, ich fühle mich im Moment nicht danach. Die Bezahlung wird angemessen sein. Aber ich dulde keine Fahnenflucht. Es ist keine Fahnenflucht. Ich brauche nur eine Zeit lang Ruhe. Das geht jetzt nicht. Es tut mir leid, aber ich fühle mich wirklich nicht in der Lage, diesen Auftrag anzunehmen. Ich bin nicht gewohnt, meine Wünsche zu diskutieren. Ich brauche Ihre Mitwirkung und gedenke nicht darauf zu verzichten. Zwingen Sie mich nicht zur Anwendung von Mitteln, die ich lieber vermeiden würde. Vor allem bei Ihnen. Ich erwarte Sie morgen zur Entgegennahme der Instruktionen. Sind Sie Miss Sophie Somogonian? Ja. Und wer sind Sie? Tun Sie, als ob nichts wäre und machen Sie ein entspanntes Gesicht. Halten Sie sich 3 Schritte von mir entfernt und gehorchen Sie meinen Anweisungen. Ich bin nicht bereit, Anweisungen entgegenzunehmen. Sie haben keine andere Wahl, Miss Sophie. Ich habe eine Pistole in der Tasche und die ist auf Sie gerichtet. Vermeiden Sie lieber Komplikationen. Wie können Sie es wagen? Gehen Sie los. Sehen Sie die Tür dort, die letzte rechts? Gehen Sie dorthin und gehen Sie hinein. Was fällt Ihnen ein? Los, gehen Sie! Los, los, rein mit Ihnen! Was ist das, ein Hinterhalt? Einflussreiche Leute können sich solche Dummheiten teuer bezahlen lassen. Rein mit Ihnen, habe ich gesagt. Das Geheimnis der Palina Oskarowna. Archäologische Intrige in 4 Teilen von Pieralberto Marquet. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Musik Patrick Ehinger. Regie Burkhard Ax. Dritter Teil. Fällt Ihnen ein, das kann Sie teuer zu stehen kommen. Seien Sie ruhig, Miss Sophie. Seien Sie ruhig. Komm her, Sophie. Du Wahid. Wie kannst du es wagen? Was willst du von mir? Keine Angst, Sophie. Ich muss nur mit dir sprechen. Nur mit mir sprechen? Deine Unverschämtheit kennt wohl gar keine Grenzen. Meinst du vielleicht, ich hätte alles vergessen, bloß weil ich damals noch ein Kind war? Ich erinnere mich sehr gut an alles. Du erinnerst dich an das, was man dir gesagt hat, nicht an das, was geschehen ist. Es war eine Nacht im Januar. Wenige Tage zuvor hatte mein Vater bemerkt, dass du ihn bestohlen hattest und hatte dich entlassen, wo er hieß. In der Stadt gärte es. Und allgemein herrschte eine ausländerfeindliche Stimmung. Plötzlich drang eine Horde von Schreihälsen in unser Haus ein. Schreie, Schüsse, ein großes Durcheinander. Meiner Mutter blieb gerade noch die Zeit, mich in einen dunklen Winkel im Keller zu zerren, wo wir uns viele Stunden lang zu Tode erschrocken versteckten. Dann nichts als Verwüstung und Schmerz. Mein Vater war barbarisch niedergemetzelt worden. Wir mussten ins Ausland fliehen. Und meine Mutter war gezwungen, rasch alles zu verkaufen. Das Haus, das Land, alles. Vor der Abreise sagte man uns, es sei eine Rache gewesen. Deine Rache, Wuahid. Es ist schrecklich, was du getan hast. Das ist nicht wahr. Ich schwöre es dir, Sophie. Jemand hat dir das erzählt, um mich anzuschwärzen, aber es ist nicht die Wahrheit. Und warum bist du dann gleich danach verschwunden? Ich will es dir sagen, weil du wusstest, dass es jemanden gab, der in der Lage war, dich zu entlarven und dir das verdiente Strafmaß zukommen zu lassen. Du hast dir das Durcheinander jener Tage zunutze gemacht, um dich, wer weiß wohin, in Sicherheit zu bringen. Nein, nein, so war es nicht. Du sprichst von einem guten Freund der Familie. Dem einzigen, der uns geholfen hat. Gewiss, er hat einen Weg gefunden, sofort euer Haus, das Land, die Baumwollfelder und alles zu verkaufen. Später, als dann die arme Madame, deine Mutter, gestorben ist, hat er dich wieder herkommen lassen und hat dir eine Arbeit besorgt, die... Nun, du weißt besser als ich, was das für eine Arbeit ist. Was willst du damit sagen? Dass es sehr bequem ist, die ganze Schuld einem armen Hausdiener zu geben, der wegen angeblichen Diebstahls entlassen worden ist. Die Ermordung deines Vaters war schrecklich. Aber ich hatte damit nichts zu tun und ich habe auch nie etwas gestohlen. Das fehlende Geld hatte ich verloren. Aber dein Vater glaubte mir nicht. Hast du mich hierher kommen lassen, um mir diese Märchen zu erzählen? Das sind keine Märchen, Sophie, das ist die Wahrheit. Aber nicht deswegen wollte ich mit dir sprechen. Spar dir die Mühe, Wuahid. Ich glaube dir sowieso kein Wort. Das solltest du aber, Sophie. Als du klein warst, habe ich mit dir gespielt. Ich bin mit dir spazieren gegangen. Ich war dein bester Freund, Sophie. Zu deinem eigenen Wohl. Hör mich an. Du bist dabei, dich in große Schwierigkeiten zu bringen. Heideri ruiniert dich ein weiteres Mal. Ein weiteres Mal? Er beschuldigt mich und versucht, mich auszuschalten, weil ich weiß, dass er von eurem Unglück profitiert hat. Er hat euren ganzen Besitz für wenig Geld erworben und dann für das Dreifache wieder verkauft. Und jetzt profitiert er von dir. Was fällt dir ein, so zu reden? Du bringst wertvolle Antiquitäten, die er von Grabräubern kauft, heimlich über die Grenzen und übergibst sie ausländischen Händlern. Du bist schön, elegant und schaffst es immer irgendwie durchzukommen. Aber wenn sie dich mal erwischen, dann bist du dran. Versuchst du mich zu erpressen? Willst du Geld? Ich will kein Geld. Ich könnte dein Vater sein. Es ist zu deinem eigenen Besten, was ich dir sage. Weißt du, was der Auftrag bedeutet, den Heideri dir gegeben hat? Welcher Auftrag? Na, diesen jungen Franzosen und die Witwe von Professor Cavendish auszuspionieren. Du bist mit ihnen auf demselben Schiff gereist. Aber vorher sind sie überall verfolgt worden. Man hat auch versucht, im Haus der Witwe Dokumente zu stehlen. Andere Leute, die wie Heideri an dem Coup interessiert sind. Es ist ein sehr gefährlicher Zirkel. Du kennst nicht die ganze Wahrheit. Aber ich schon. Heideri will wissen, ob sie es schaffen, in dem Grab etwas zu finden. Ja, eben. Auch damals, als Professor Cavendish in dem Grab arbeitete, wollte Heideri nur wissen. Und das Ergebnis war ein Verbrechen. Ein Verbrechen? Professor Cavendish ist ermordet worden, Sophie. Du läufst Gefahr, Komplizin einer Bande von Schmugglern, Räubern und Mördern zu werden. Ist es das, was du willst? Ich denke nicht. Ich habe dich zu deinem eigenen Besten gezwungen, hierher zu kommen. Also hör mich an, Sophie. Es geht vielleicht um dein Leben. Madame Oskarowna, sehen Sie sich dieses Fragment an. Das sieht aus wie der Rest von einem angesenkten Papyrus. Oje, hier ist er ziemlich übel zugerichtet. Der Text kommt mir sehr merkwürdig vor. Ich versuche schon seit einiger Zeit zu begreifen, was er bedeutet. Die Schrift ist deutlich. Ach ja, aber ich müsste sie gründlich studieren. Er scheint sich auf die Funktionsweise einer Vorrichtung mitsamt zur Öffnung eines Durchgangs zu beziehen. Ach wirklich? Ja, aber das ist noch nicht alles. Beachten Sie diesen Rand hier. Die Auszackung, wo das Fragment abgerissen ist. Ja, und? Halten wir es mal neben das Papyrusfragment Ihres Mannes. So, sehen Sie? An dieser Stelle passen Sie perfekt zusammen. Ja, tatsächlich. Und jetzt beachten Sie diese Silbenzeichen, dieses Neb zum Beispiel. Und dieses hier auf dem Fragment Ihres Mannes. Beide sind leicht nach rechts geneigt. Ja, wirklich? Sieht aus wie von derselben Hand geschrieben. Oh, das wäre ja großartig, Julien. Ich muss es unbedingt entziffern. Mit Erlaubnis des Museumsdirektors werden wir es fotografieren. Ich bin erschüttert, Wade. Aber wenn das alles wahr ist, warum hat ihn dann keiner bei der Polizei angezeigt? Der Mann, der in seinem Auftrag getötet hat, ist verschwunden. Sicherlich tot. Heideri ist mächtig. Es ist gefährlich, sich gegen ihn zu stellen. Wenn er wüsste, dass ich dir diese Dinge gesagt habe, würde er es mich teuer bezahlen lassen. Keine Angst, Wahid, er wird es nicht erfahren. Aber was kann ich tun? Ich habe versucht, mich zu weigern, aber er will nichts davon hören. Er hat mich sogar bedroht. Verschwinde. Tauch unter, sei unauffindbar. Wohin soll ich denn verschwinden, Wahid? Und was wird mit diesen Leuten, der Witwe von Professor Cavendish und diesem jungen Franzosen? Denk nicht an die anderen, Sophie. Denk nur an dich, solange du noch Zeit dazu hast. Was willst du, Mahmoud? Ich habe gewisse Informationen, Mr. Heideri. Die Forschungen im Grab des Hamenubis werden wieder aufgenommen und Professor Cavendish Witwe ist erneut in Ägypten. Ich weiß schon. Das ist es, was Sie wissen, Mr. Heideri. Aber es gibt noch andere, die besser informiert sind. Andere? Wer? Na los, rede schon. Die Information ist sehr wertvoll. Du weißt, es wird dein Schaden nicht sein. Selim Kubawi verkauft viel in Paris und auch in London und jetzt, wo er sich mit Ahmed El-Azawi zusammengetan hat, auch in Amerika. Selim Kubawi hat sich mit Ahmed El-Azawi zusammengetan? Woher weißt du das, Mahmoud? Das spielt keine Rolle, Mr. Heideri. Die Information ist jedenfalls sicher. Und ich habe noch andere interessante Neuigkeiten. Welche? Selim Kubawi und Ahmed El-Azawi haben gehört, dass es in Paris Neuigkeiten gab. Auch deswegen haben sie sich zusammengetan. Ein Grab wie dieses wäre ein großes Geschäft für viele Jahre. Die einzige Schwierigkeit ist nur zu wissen, wie man hineinkommt. Zur Sache, Mahmoud! Gewiss, Mr. Heideri. Angenommen, es ist Ihnen gelungen, das Geheimnis zu finden, wie man in das Grab hineinkommt. Und Sie haben daraufhin beschlossen, sich alles selber zu holen. Dann hätten Sie doch einen schönen Coup gelandet. Meinen Sie nicht auch, Mr. Heideri? Ein Haufen Trottel. Einschließlich Mahmoud, der mir Informationen verkaufen will, die ich selbst ausgestreut habe. Selim Kubawi. Als Partner von El-Azawi. Die sind darauf reingefallen. Die haben's geglaubt. Ich werde sie gegeneinander aufbringen und sie dann ausschalten. Alle, wie sie da sind. Um mich von einer Horde unnützer Blutsauger zu befreien. Dieses Mal ist es die richtige Gelegenheit. Diesmal wird es klappen. Wenn die Witwe Cavendish sich bereit gefunden hat, nach Ägypten zurückzukehren, dann kann das nur heißen, sie weiß Bescheid und ich allein, ich, Heideri, werde die letzte Runde spielen. Der Kaffee ist serviert. Julien, kommen Sie. Ja, einen Moment, ich komme gleich. Ich habe die Rüschenbluse und den schwarzen Rock bereitgelegt. Auf Ihrem Bett, Madame, wenn Sie sich umziehen wollen. Ich sollte auch einen Schal mitnehmen. Es wird kühl werden heute Abend im Garten der Heideris. Ach komm, jetzt lass alles liegen und stehen. Und komm hier auf die Terrasse und trink mit uns Kaffee. Wie das duftet, dieser arabische Kaffee. Ich habe keinen Fotografen gefunden, der mir die Fotos in einem Tag entwickeln kann. Aber ich habe die ganze Ausrüstung dabei, um es selber zu machen. Ich werde die Fotos entwickeln, sobald wir am Ausgrabungsort sind. Ja, das ist auch besser so, Julien, wie die Dinge liegen. Sollten wir von unserer Arbeit lieber keine Spuren hinterlassen, die Unbekannten in die Hände fallen könnten. Warum machen Sie so ein Gesicht, Sophie? Sie wollen mir doch wohl nicht wieder mit dieser absurden Idee kommen, den neuen Auftrag abzulehnen. Hoffe ich. Aber nein, Mr. Heideri, wo Sie mich doch so dringend brauchen. Es ist nur, ich bin seit Monaten auf Reisen, das können Sie nicht leugnen. Wie ich schon sagte, es ist nur die Müdigkeit. Haben Sie noch ein wenig Geduld. Ich verspreche Ihnen, hinterher können Sie sich einen langen Urlaub gönnen. Aber jetzt brauche ich Sie unbedingt. Die Belohnung wird doppelt so hoch sein wie üblich, wenn alles gut läuft. Inwiefern gut, Mr. Heideri? Meine Liebe, Sie verstehen es, die indiskretesten Fragen mit einer solchen Beiläufigkeit zu stellen, dass niemand Verdacht schöpfen könnte. Indiskrete Fragen? Ich will doch nur wissen, welcher Art meine Mitarbeit sein soll, nichts weiter. Ihr Misstrauen überrascht mich. Das war nur ein Scherz, Sophie. Es sollte ein Kompliment für Ihren Charme sein. Ihnen vertraue ich blind. Auch weil wir beide noch viel enger liiert sein könnten. Wir sprechen nicht von einer Liaison, sondern davon, was meine Aufgaben sein sollten. Richtig, die Aufgaben. Wie Sie wollen. Später werde ich Ihnen einige Fotos zeigen, die aus der Luft gemacht worden sind. Eine von Professor Cavendish nicht angewandte Forschungsmethode, die mir exzellente Ergebnisse eingebracht hat. Also, Sie sollen bei den Ausgräbern bleiben. Sollen mit sichtlichem Interesse die Arbeiten im Inneren des Grabes verfolgen und mich ständig auf dem Laufenden halten, durch ein kleines Funkgerät, das ich Ihnen mitsamt den nötigen Instruktionen geben werde. Ich bin sicher, diesmal werden die Ausgräber entdecken, wie man in die Sargkammer gelangt. Und darüber muss ich dann sofort informiert werden, das ist alles. Und was geschieht dann? Was dann geschieht, ist meine Sache. Das betrifft Sie nicht, Sophie. Madame Oskarovna, es ist mir nicht nur eine Ehre, Sie in meinem Hause zu haben, sondern auch ein großes Vergnügen. Zu liebenswürdig, Mr. Heideri. Gestatten Sie, dass ich Ihnen meinen Mitarbeiter und guten Freund Julien Berthomieu vorstelle. Sehr erfreut, Professor Berthomieu. Oh, noch nicht, Professor. Sehr erfreut, Mr. Heideri. Sind Sie zum ersten Mal in Ägypten? Ja, und ich finde es faszinierend. Dann seien Sie herzlich willkommen. Wann werden Sie Kairo verlassen? Sobald wir mit der Durchsicht bestimmter Dokumente im Museum fertig sind. Das ist oh, meine liebe Mrs. Cavendish, welche Freude, Sie wiederzusehen. Guten Tag, Lady Collins. Großartig sehen Sie aus. Danke. Wenn Sie wüssten, wie oft ich nach Ihnen gefragt habe, auch in London. Sie waren regelrecht verschwunden. In der Tat, ja. Oh, ich verstehe Sie, Ärmste. Der Tod Ihres Mannes war eine so schreckliche Tragödie. Wir waren gerade in London und lasen es in der Zeitung. Ich habe sofort an Sie gedacht. Die arme Mrs. Cavendish, habe ich gesagt. Wie wird sie einen solchen Schmerz überwinden? Und doch überwindet man ihn, so ist das Leben. Sie sind wieder an die Arbeit gegangen, das ist immer das Beste. Erlauben Sie mir eine Frage. Aber natürlich, Lady Collins. Ich möchte nicht indiskret sein, aber ich höre, dass Sie alle hier Madame Oskarovna nennen. Das ist mein Mädchenname. Ah, das dachte ich mir. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Sie wieder geheiratet hätten. Sophie? Madame Oskarovna, darf ich Ihnen diese junge Dame vorstellen? Guten Abend, Madame. Guten Abend, Julien. Was für eine Überraschung. Wie, Sie kennen sich bereits? Vom Sehen, ja. Wir waren zusammen auf demselben Schiff. Ich bin nach Beirut weitergefahren. Die Herrschaften sind bereits in Alexandria ausgestiegen. Miss Morgonian ist für mich fast wie eine Tochter. Ich war gut befreundet mit Ihren Eltern. Ach ja? Monsieur Berthomieu, ich hätte mir bestimmt nicht vorgestellt, Ihnen heute Abend hier zu begegnen. Ihnen? Dasselbe könnte auch ich sagen. Mr. Heideri, bitte führen Sie die Vorstellung zu Ende. Es ist, wie die Dame eben gesagt hat, wir kennen uns nur flüchtig. Aber Sophie, Sie bringen mich ganz durcheinander. Gestatten Sie, Madame Oskarovna, Miss Sophie Sumorgonian. Sehr erfreut, Madame, Sie wiederzusehen. Ganz meinerseits, Mademoiselle. Monsieur Berthomieu. Monsieur Berthomieu ist Archäologe. Und wenn Madame Oskarovna ihn als Mitarbeiter gewählt hat, dann muss er sehr begabt sein. Ach, Monsieur Julien hat mir nichts davon gesagt. Ich hatte ihn mit einem griechischen Freund verwechselt, der ihm ganz verblüffend ähnlich sieht. So kam es, dass wir uns ganz zufällig kennenlernten. Wie Sie sehen, hat Sie der Zufall von Neuem zusammengeführt. Madame Oskarovna, ich würde Sie gern für ein paar Minuten unseren Gästen entführen. Wären Sie zu einem kurzen Gespräch bereit? Aber mit Vergnügen, Mr. Heideri. Entschuldigen Sie mich bitte, Miss Morgonian. Selbstverständlich, Madame Oskarovna. Bis später, Julien. Bis später. Ich verspreche Ihnen, es wird nur eine sehr kurze Abwesenheit sein, Monsieur Berthomieu. Ich bitte Sie, Mr. Heideri. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, Sophie. Für diesmal will ich Ihnen verzeihen. Sophie, ich habe dich im Hotel Ambassador gesucht. Wann bist du angekommen? Warum dieses Getue? Warum siehst du mich und nennst mich Monsieur Berthomieu? Julien, ich bitte dich. Es ist mir unangenehm, zwischen all diesen Leuten unsere Gefühle füreinander zu zeigen. Ist es wegen Heideri, dass du so besorgt bist? Auch, aber nicht so, wie du vielleicht denkst. Heideri gefällt sich darin, mich wie eine Tochter zu behandeln. Er will mich immer beschützen und ich möchte ihm keine Gelegenheit geben, sich in meine Privatsachen einzumischen. Wann bist du angekommen? Heute Morgen. Ich bin gar nicht ins Ambassador gegangen. Warum nicht? Ich hatte gedacht, vielleicht wäre es besser, uns nicht wiederzusehen. Und mir sind diese Tage so lang vorgekommen. Ich habe immer nur an dich gedacht. Bis später, Julia. Das arme Mädchen, was für eine traurige Familiengeschichte. Sophie macht gerade eine schwierige Phase durch. Auch ihre Cousine in Beirut ist sehr besorgt. Sophie ist müde. Sie interessiert sich für nichts. Sie hatte schon einmal eine schwere Depression. Ich fürchte, es handelt sich um einen Rückfall. Sie hing sehr an ihrem Vater. Und ich versuche, so gut ich kann, ihn ihr zu ersetzen. Aber das ist nicht immer leicht. Das finde ich sehr nobel von Ihnen, Mr. Heideri. Madame. Ja? Sie könnten mir dabei helfen. Ich? Und wie? Sophie hat von ihrem Vater die Leidenschaft für alles Vergangene geerbt. Ich hatte ihr versprochen, ihr eine Einladung zu einer archäologischen Expedition zu besorgen. Erlauben Sie ihr, Ihnen bei Ihrer Arbeit zu assistieren. Das wäre für Sophie eine großartige Erholung. Das Einzige, was sie noch begeistern kann. Mr. Heideri, unsere Arbeit wird lang und mühselig sein. Dazu noch in einer Gegend, wo es an den elementarsten Bequemlichkeiten fehlt. Das ist kein Problem für Sophie. Entschuldigen Sie, wenn ich so insistiere. Aber was ist der Grund Ihrer Verlegenheit? Also vor allem einmal die Tatsache, dass Julien noch sehr jung ist. Unsere Arbeit verlangt Ruhe und Ernst. Ich habe keinerlei Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Miss Sophie, aber die Männer, die sind nun einmal, wenn sie lange Zeit isoliert leben müssen. Ach, Sie verstehen gewiss, was ich meine. Nein, also diese Sorge, die möchte ich mir nicht aufhalten. Ich kann Ihnen versichern, dass Sophie gewohnt ist, allein in der Welt umherzureisen. Sie hat mir niemals diese Art von Problemen bereitet. Natürlich weiß sie nichts von unserem Gespräch. Bitte, Madame Oskarovna, wollen Sie mir wirklich nicht helfen? Ach, ich sehe nicht, wie ich mich Ihrem Drängen verschließen kann. Aber ich verhehle Ihnen auch nicht, dass ich mich ein bisschen genötigt fühle. Ich bin ganz verwirrt. Also gut, ja, und hoffentlich muss ich es nicht bereuen. Es war ein Abend, der mich ziemlich beansprucht hat. Nehmen Sie mir es nicht übel, Mr. Heideri. Ich bin noch ein wenig ermüdet von der Reise. Ich muss mich zurückziehen. Ich rufe gleich meinen Chauffeur. Oder besser noch, ich begleite Sie selbst. Nein, nein, das ist nicht nötig. Sie dürfen Ihre Gäste nicht verlassen. Ich bin es, der Ihnen Dank schuldet. Und nicht nur dafür, dass Sie uns heute Abend hier mit Ihrer Gegenwart beten. Oh, lassen Sie die Komplimente, bitte. Julia, bleiben Sie ruhig noch, wenn Sie wollen. Danke, aber ich gehe mit Ihnen. Warum haben Sie nicht Nein gesagt? Heideris Taktlosigkeit hat mich völlig verblüfft. Alles sehr merkwürdig. Heideris Drängen, Sophies Verhalten. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe mich gar nicht von ihr verabschiedet. Wo war sie denn? Sie ist irgendwann plötzlich verschwunden. Mir ist sie steif und befangen vorgekommen, als ob sie irgendwie gezwungen wäre. Als ob sie gegen Was? Ihren Willen, ja. Gezwungen wozu? Weiß nicht, irgendwie fremd. Wir wollen gut Acht geben, Julia. Oh, was für schöne Rosen. Wer hat die wohl geschickt? Vielleicht Mr. Heideri. Das ist ein Begleitbrief. Mit der Maschine geschrieben. Warum sind Sie zurückgekehrt? Gehen Sie fort aus diesem Land? Verzichten Sie auf die Expedition, Madame? Sonst werden Sie ermordet. Wie ihr Gott. Oh, oh mein Gott. Madame Oskarovna. Madame Oskarovna, ist Ihnen nicht gut? Ich war mir schon immer sicher. Ich habe es Ihnen ja gleich gesagt. Erinnern Sie sich an unser erstes Gespräch. Mein Mann ist ermordet worden. Was werden Sie jetzt tun? Nichts, nichts, gar nichts. Ich werde zu Bett gehen. Und versuchen zu schlafen. Das Flugzeug geht morgen früh um 9. Wir müssen eine Stunde vorher am Flughafen sein. Rosen, sehr schöne Rosen. Man würde meinen, eine weibliche Hand. Naja, aber vielleicht eine Finte, um den Absender zu verschleiern. Oder die Warnung von jemandem, der sich um mein Schicksal sorgt. Zu sehr sorgt, würde ich sagen. So, spätestens in einer Viertelstunde werden wir in Luxor landen. Ein ganz kleiner Flughafen mit einem Gebäude, das an ein Siedlerhäuschen erinnert. Sie können sich denken, dass auch ich sehr aufgeregt bin. Khadija, müde? Ach. Sie sehen so ernst aus. Stimmt etwas nicht? Nichts stimmt hier, Monsieur Julien, gar nichts. Diese Art zu reisen, so durch die Luft zu fliegen, das gefällt mir nicht. Aber wir landen doch gleich. Und wenn wir mit den Füßen wieder auf festem Boden stehen, dann sollten wir statt erleichtert aufzuseufzen, lieber hoffen, dass Ala uns vor dem Unglück bewahrt, das dort auf uns wartet. Kommen Sie, Julien. Jetzt zeige ich Ihnen das Haus. Naja, eigentlich ist es eine langgezogene Baracke. Aber sie hat sich ganz gut gehalten. All die Jahre. Oh. Dieser große Raum hier, der wird uns als Arbeitszimmer dienen. Mhm. Und ja, dies mit ein bisschen Fantasie als Speisezimmer. Hier, und dieses größere Zimmer, das wird Ihres sein. Hier haben Sie auch Platz für Ihre Fotoausrüstung. Ja, gut. Und hier ist mein Zimmer. Und hier daneben Khadijas. Aha. Ja, und dies hier ist das Gästezimmer. Für welche Gäste, Madame? Für die, die kommen werden, Khadija. Und in der kleineren Baracke, da sind zwei Räume. Vorne wird die Küche sein und dahinter das Magazin. Sehr gut. Und für die größeren Einkäufe, die Post und die internationalen Kontakte, fahren wir nach Luxor. Und die kleineren erledigen wir in El Charga. Dahin fährt man eine halbe Stunde im Land Rover. Die Hitze ist nicht so groß, wie ich dachte. Oh, Sie werden sehen. In ein paar Tagen beginnt die Zeit des Khamsin. Was ist das? Ein Wind, der 50 Tage lang weht. Er ist sehr heiß. Man kann kaum atmen. Überall Staub und Sand. Guten Morgen, Julien. Sie sehen sehr müde aus. Fühlen Sie sich nicht wohl? Ich habe die ganze Nacht gearbeitet, um dieses Fragment zu entziffern. Ein enttäuschendes Ergebnis. Wir haben doch keine Eile, Julien. Sie müssen unnötige Anstrengungen vermeiden und sich genügend Ruhe gönnen. Das Klima ist hart hier. Ich werde Ihren Rat befolgen, Madame Moskarovna. Große Wissbegierde und enttäuschendes Ergebnis. Warum? Wir müssen die Hoffnung aufgeben, dass es sich um ein Fragment des von Ihrem Mann gefundenen Papyrus handeln könnte. Tja, ja, sowas kommt vor. Man probiert und probiert. Probiert. Ja. Jetzt kommen Sie, jetzt trinken Sie erstmal eine Tasse Kaffee. Und dann werfen wir einen Blick auf Ihre vom Pech verfolgte Arbeit. Danke. Hier. Dies ist die vergrößerte Fotografie des Textes. Und das ist die Übersetzung. Der Sinn ist nicht ganz klar. Lassen Sie mal hören. Also, wenn ich, das göttliche Auge des einzigen Herrn, mich befinden werde am Gipfel des himmlischen Ozeans, dann werde ich mich auf mir selbst widerspiegeln. Und auf mir selbst werde ich bezeichnen den Punkt, der den Weg zur Wohnstätte öffnet. Denn wie der Gott Re schütze ich mich selbst. Danach kommen ein paar halb verbrannte, unleserliche Zeichen. Aber, Julien, das ist sensationell. Sie können es nicht wissen, weil ich Ihnen noch nicht alle Informationen gegeben habe. Aber jetzt bin ich sicher, dass es sich um die Fortsetzung des von meinem Mann entdeckten Papyrus handelt. Ich verstehe nicht, Madame Moskarovna. Geben Sie mal her, ich erkläre es Ihnen. Bitte sehr. Wenn ich das göttliche Auge des einzigen Herrn mich befinden werde am Gipfel des himmlischen Ozeans. Das heißt, wenn ich, Pharao, nach meinem Tod die Gestalt des Gottes Re, also der Sonne, angenommen habe und am höchsten Punkt des Himmels steht, dann werde ich mich auf mir selbst widerspiegeln. Das heißt, auf meinem Ebenbild, auf einem Bild von mir. Und auf diesem Bild werde ich den Punkt bezeichnen, der den Weg zur Wohnstätte öffnet. Das heißt, zu meinem Grab. Kein Zweifel, Julia. Dies hier entschlüsselt einen Teil des Geheimnisses, wie man in die Sargkammer gelangt. Ich kann es noch nicht glauben. Der Text geht folgendermaßen weiter. Ja, lesen Sie, jetzt bin ich ungeduldig. Die mächtige Maat. Maat, das ist die Göttin der Gerechtigkeit. Dann kommen ein paar unleserliche Zeichen. Und dann heißt es, langsam wie das Wasser des großen Flusses, wenn er ruhig fließt, gleitet hinunter der Sand. Und zweimal gewährt er den Zugang. Und wenn das göttliche Auge des einzigen Herrn abermals stehen wird auf dem Gipfel des himmlischen Ozeans, wird aller Sand abgelaufen sein. Und ein weiteres Mal sich bewegen wird er erst wieder können und die vom Bösen getriebenen Ungerechten, unleserliche Zeichen dann, und es endet erloschen in der Finsternis. Also Maat, die Göttin der Gerechtigkeit, wacht über diese Möglichkeit. Vielleicht ist es ein Mechanismus, eine Vorrichtung, anscheinend mit Sand betrieben. die zweimal den Zugang gewährt. Vielleicht etwas Ähnliches wie eine Sanduhr. Ja, tatsächlich scheint da ein Zeitpunkt angegeben zu sein. Julia, das ist ein echter Glücksfall. Aber es fehlt noch die entscheidende Angabe, die geheimste, vielleicht um das Grab vor Räubern zu schützen. Gehen wir, Julia, es ist Zeit, dass ich sie über alles ins Bild setze. Da ist ein heller Punkt an der Wand. Ein Sonnenstrahl, der von außen eindringt. Ja, mein Mann hielt ihn für alles andere als zufällig. Denken Sie an den Text, den Sie entziffert haben, Julia. Wenn die Sonne den höchsten Punkt am Himmel erreicht hat... Ja, jetzt verstehe ich. Ich werde Ihnen etwas zeigen, was meinen Mann vermuten ließ, dass er kurz davor stand, die definitive Lösung zu finden. Sie sind überzeugt, dass jemand ihn absichtlich daran hindern wollte, sein Werk zu vollenden? Welche Motive oder Interessen dahinter gesteckt haben mögen, das kann ich mir nicht recht vorstellen. Von da an war das, was ich Ihnen jetzt enthüllen werde, mein Geheimnis. Sehen Sie da unten hin, Julia. Dort, an die dunkelsten Stellen. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Sehen Sie ganz genau hin. Auf den ersten Blick scheinen diese drei kleinen Unebenheiten hier bloß Erosionen zu sein. Aber es sind drei in den Stein gehauene Skarabäen. Leuchten Sie mal mit der Taschenlampe hin. Ja, jetzt erkenne ich sie genau. Ja, und es gibt noch drei weitere dort drüben. Jetzt kommen Sie mal mit. Hierher. So, jetzt leuchten Sie hier... Hierhin. Ja. Einer ist anders als die übrigen. Nicht wahr, Teller? Es ist, als ob er das Licht reflektiert. Woraus besteht er? Vielleicht aus einem glasierten Material. Aber dieser Skarabäus hat noch eine andere Besonderheit. Der lässt sich bewegen. Versuchen Sie es mal, in diese Richtung hier zu schieben. Ja, er bewegt sich. Er bewegt sich. Er gleitet, als liefe er in einer Führung. Aber weiter geht es nicht. Darunter ist eine Inschrift. In der Tat, hören Sie, was da unter dem Skarabäus geschrieben steht. Berühre mich nicht, nähere dich nicht, wenn das göttliche Auge des einzigen Herrn am Gipfel des himmlischen Ozeans steht, werde ich den Punkt bezeichnen, der den Weg öffnet. Dieselben Worte wie in dem Papyrus. Ja, sehen Sie, und deswegen bin ich so sicher, dass es sich bei den beiden Fragmenten um ein und dasselbe Dokument handelt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo sich dieses Abbild des Pharaos befindet, auf dem die Sonne, die von außen eindringt und auf den Skarabäus trifft, sich widerspiegeln soll, um den Punkt zu bezeichnen, der den Zugang verbirgt. Nicht hier, wie es scheint. Man muss diese Wände Zentimeter für Zentimeter absuchen. Ach, das haben wir schon getan, mein Mann und ich. Leider ohne das geringste Ergebnis. Es gibt noch etwas anderes, was ich Ihnen zeigen möchte. Wenn man den Skarabäus in dieser Position lässt, dann ist es möglich, eine der schmaleren Wände um sich selbst zu drehen, die westliche dort. Kommen Sie, wollen Sie es probieren? Genügt es hier einfach zu drücken? Ja, genau. Hier öffnet sich ein Durchgang ins Innere. Aber er führt nicht weit, wie Sie sehen. Aber es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, noch weiter zu gehen. Wie wird Madame Oskarovna mich empfangen? Freundlich, da bin ich sicher. Hier ist das Funkgerät. Die Frequenz ist fest eingestellt. Sie werden also kein Problem mit der Abstimmung haben. Sieht aus wie ein Radio und kann auch als solches benutzt werden. Benutzen Sie es in Gegenwart Ihrer Gastgeber als Radio. Dann werden Sie keinen Verdacht erregen. Wo schaltet man es um? Man braucht bloß diesen Knopf hier unten zu drücken. Geben Sie mir jede Nacht zwischen 12 und 1 einen Bericht. Aber das darf selbstverständlich niemand bemerken. Selbstverständlich, Mr. Heider. Hier haben Sie einen Satz Spezialbatterien. Und hier einen Umschlag mit $2,000. Viel Glück, Sophie. Ah, ich vergaß. Auch dies ist für Sie. Eine Pistole? Können Sie damit umgehen? Gewiss. Halten Sie sie immer in Reichweite. Man weiß nie. Sie könnten sie vielleicht gebrauchen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Madame. Sie bei mir? Warum? Mr. Heidery hat zu Ihnen ohne mein Wissen gesprochen. Ich hätte es nie gewagt, Sie darum zu bitten. Ich hoffe jedoch, dass ich Ihnen nicht zu sehr zur Last falle. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, Sophie. Mr. Heidery hat mich Ihrer Diskretion und Ihrer Anpassungsfähigkeit versichert. Sophie, werden Sie sich hier nicht langweilen? Ich mich langweilen? Ihr Beruf hat mich schon immer fasziniert. Tja, ja. Wenn es richtige Ausgrabungsarbeiten wären, würden wir Ihnen größere Reize bieten können. Aber auf unserem Programm stehen leider nur Erhebungen und Messungen. Aber seien Sie dennoch willkommen. Danke, Madame Oskarovna. Gibt es etwas, worum ich mich kümmern kann? Ich würde mich so gern irgendwie nützlich machen. Danke, ich nehme den guten Willen für die Tat. Wir werden später sehen. Was ist los, Julien? Du kommst mir so verändert vor. Du sagst sie zu mir. Vor Madame Oskarovna habe ich Hemmung. Wieso? Ich weiß nicht, aber es ist so. Gefällt es dir nicht, dass ich gekommen bin? Ich habe den Eindruck, dass andere unsere Entscheidung forciert haben. Das verwirrt mich. Da hast du recht, Julien. Als wir uns das letzte Mal in Kairo sahen, warst du voller Zweifel. Und jetzt sind dir die Zweifel gekommen. Ich verstehe dich nicht mehr, Sophie. Ach, Julien, wenn ich dir nur erklären könnte... Was erklären? Das, was unsere Begegnung für mich bedeutet hat. Es ist nicht leicht, aber ich will es versuchen. Ob du es glaubst oder nicht, du bist der einzige Mensch, der mir Vertrauen einflößt. Warum, weiß ich selber nicht. Schau, wir waren eine sorglose, glückliche Familie und auf einmal war alles verloren, aus und vorbei. Mein Vater erschlagen, meine Mutter kurz danach aus Verzweiflung gestorben. Sprich weiter, Sophie. Wenn du fühlst, dass es dir gut tut, sprich weiter. Von da an bin ich alleine aufgewachsen. Immer wieder enttäuscht von unwahren Freundschaften. Und ich habe mich oft wehren müssen, aber es gelingt einem nicht immer. Und ich habe jede Art von Bindung zu vermeiden gesucht. Ich wollte keine weiteren Verluste, keine weiteren Enttäuschungen. Ist das der Grund für deine Unsicherheit, für deine Unruhe? Dies und noch anderes, Julia, noch anderes. Es kann vorkommen, dass man sich in einer Verstrickung befindet, dass diese Verstrickung und dass man nicht mehr weiß, wie man da rauskommen soll. Sophie. Als ich dir begegnet bin, habe ich sofort begriffen, welche Gefahr du für mich warst, aber gleichzeitig... Gleichzeitig? Gleichzeitig war da etwas Stärkeres als mein Wille. Deshalb habe ich mich bereit erklärt, hierher zu kommen, weil... Ich mag dich gern, Julia. Ich mag dich sehr gern. Ich mag dich sehr, sehr, sehr. Hilf mir, Julia. Ich bitte dich. Das göttliche Auge des einzigen Herrn mich befinden werde am Gipfel des himmlischen Ozeans, dann werde ich mich auf mir selbst widerspiegeln und den Punkt bezeichnen, der den Weg öffnet. Der Sinn ist klar. Was machen Sie da, Julia? Der Sinn ist klar. Führen Sie Selbstgespräche? Ich habe über den Text auf dem Papyrus nachgedacht. Ich werde mich auf mir selbst widerspiegeln. Könnte das nicht auch heißen, auf der Statue, die mich darstellt? Natürlich. Aber hier gibt es keine Statuen. Hier gibt es keine Wandmalereien. Hier gibt es überhaupt keine Bilder. Schönes Rätsel. Ach, quälen Sie sich nicht, Julien. Offensichtlich gibt es hier noch etwas, das uns bisher entgangen ist. Jetzt lassen Sie uns weitersuchen. Vielleicht finden wir es, vielleicht doch nicht. Auch der Misserfolg ist eine Alternative, die wir bei unserer Arbeit hinnehmen müssen. Erlauben Sie? Ja, ja, kommen Sie ruhig näher, Sophie. Sophie? Ich habe mir gedacht, ein Glas Tee könnte Ihnen gut tun. Ah, ja, danke. Thermoskanne, Gläser. Toller Service, Sophie. Habe ich Sie bei der Arbeit gestört? Nein, nein, Sie sind im rechten Moment gekommen. Ab und zu braucht man eine Pause. Fangen Sie sehr früh am Morgen an. Normalerweise so gegen sechs, da ist die Luft noch frisch und man kann wunderbar arbeiten. So, dann setzen wir uns doch ein bisschen auf die Stufen hier. Ja, ja, rauchen Sie ruhig. Oh, es stört mich nicht. Eine Zigarette, Julien? Nein, nein, danke. Heute Morgen ist mir nicht danach zumut. Oh, wie ungeschickt von mir, Entschuldigung, tut mir leid. Was ist denn, Julien? Sie zittern ja, ist Ihnen nicht gut? Ich bin nur ein bisschen benommen. Fieber. Fühlen Sie mal, wie er glüht, Madame. Ja, das stimmt. Jetzt gehen wir sofort ins Haus zurück. Sie müssen sich gleich hinlegen, Julia. Hohes Fieber, sehr hoch. 40. Das ist die Sonne hier. Die ist zu stark für jemanden, der das nicht gewöhnt ist. Soll ich nach Luxor fahren, um einen Arzt zu holen, Madame? Ich habe da meine besonderen Kräuter. Ich werde ihm einen Trank kochen, der ihn gleich wieder auf die Beine bringt. Warten wir noch bis zum Abend, Sophie. Wenn das Fieber so hoch bleibt, dann werde ich Sie bitten, morgen früh nach Luxor zu fahren. Khadija kann ja mitkommen, dann sind Sie nicht so allein. Ich habe Durst. Schrecklichen Durst. Was zu trinken. Julien, du hast schon so viel getrunken. Bitte, ich hab Durst. Es könnte dir schlecht bekommen. Ich befeuchte dir die Lippen, Julien. Ja. Mit etwas Tee. Später kannst du dann wieder trinken. Hey, du meinst, ich hab da. Danke, danke. So heiß hier drin. Ich hab solches Kopfweh. Das ist das Fieber, Julien. Versuch dich zu beruhigen. Mein Gott. Du bleibst doch bei mir, nicht wahr, Sophie? Aber ja, Liebster, aber ja. Sophie, wie sehr wünschte ich mir, dass du mich nie verlassen würdest. Wir könnten ein Haus ganz für uns haben. Denk nur, Sophie, ganz für uns. Vielleicht. Ich hab Durst. Vielleicht haben wir eines Tages ein Haus, Julien. Ich hab Durst. Ich mag dich sehr, weißt du. So froh, dich zu sehen, weißt du. Aber. Aber? Ich weiß nicht, warum du hergekommen bist. Bist du gekommen, weil Heideri es gewollt hat? Ja? Ich bin gekommen, um dir nahe zu sein, Julien. Ich muss mit Ihnen sprechen, Madame. Es handelt sich um etwas ziemlich Ernstes. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dann fangen Sie beim Schwierigsten an, dann kommt das Übrige von ganz allein. Geht's um Julien? Auch, aber vor allem um Sie. Ihr Leben, Juliens Leben und vielleicht auch meins stehen auf dem Spiel. Warum wenden Sie sich dann nicht an die Polizei? Ich bitte Sie, helfen Sie mir, Madame. Wenn ich mich an die Polizei wenden würde, wäre ich... Erst einmal nicht sehr glaubwürdig, aber das ist nicht gesagt, dass ich es nicht tue. Ich habe nur Angst vor den Folgen, wenn ich bloß einen Ausweg fände. Aber einen Ausweg woraus? Ich bin ein Instrument in den Händen von Heideri. Ach. Er hat mir aufgetragen, mich auf dem Schiff an Julien heranzumachen. Er hat mich hierher geschickt mit dem Auftrag, ihre Arbeit auszuspionieren und ihn über alles auf dem Laufenden zu halten. Ja, und Sie haben eingewilligt? Ja, zuerst, weil ich nicht wusste, welche Pläne er in Wirklichkeit verfolgt. Und dann, weil ich keine andere Wahl hatte. Heideri verkauft wertvolle Antiquitäten, die ihm Erpresser und Diebe liefern, illegal ins Ausland. Bisher hatte meine Aufgabe darin bestanden, die Ware am Zoll vorbei nach London und Paris zu bringen. Verstehen Sie jetzt, warum ich mich nicht an die Polizei wenden kann? Ja, ich verstehe, dass Sie sich in eine ziemliche Klemme gebracht haben. Nach dem Tod meiner Eltern hat er mich aller finanzieller Mittel beraubt, sodass ich total von ihm abhängig war. Und er hat mir dann diese Art von Arbeit, die ihm sehr viel Geld einbringt, sagen wir, angeboten. Und jetzt erpresst er mich. Bevor ich die Wahrheit erfahren hatte, wollte ich nicht hierher kommen, aber er hat mich mit Drohungen dazu gezwungen. Naja, das erklärt viele Dinge, wenn es sie auch nicht rechtfertigt. Heideri ist aber nicht nur ein Schmuggler. Er ist auch ein Mörder. Sophie, sind Sie sich der Schwere Ihrer Anschuldigungen bewusst? Wie können Sie behaupten, dass Mr. Heideri ein Mörder ist? Und warum sollte er Sie beauftragt haben, uns auszuspionieren? Was interessiert denn so sehr an uns? Vor wenigen Tagen in Kairo habe ich einen früheren Hausdiener meines Vaters getroffen, der mich über alles ins Bild gesetzt hat. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass Mr. Heideri zu so niederträchtigen Taten fähig ist. Was für Taten? Er will den Schatz des Pharao in die Hand bekommen, den Sie hier suchen. Moment, dazu muss ich gleich sagen, wir suchen hier keinen Schatz. Es kann sein, dass dieses Grab nie ausgeraubt worden ist, aber mein Mann könnte sich auch geirrt haben. Heideri hat mir Luftaufnahmen gezeigt, die hier gemacht worden sind. Der Plan der Grabanlage, den er anhand dieser Aufnahmen rekonstruieren konnte, deckt sich mit dem, den Ihr Mann gezeichnet hat. Ach. Der Hausdiener meines Vaters hat mir erzählt, als es so aussah, dass Ihr Mann entdeckt hatte, wie man in die innerste Grabkammer hineingelangt. Da glaubte Heideri... Ja, was glaubte er? Dass alle Probleme gelöst werden und... Ja, weiter, sprechen Sie weiter. Ich will endlich wissen, was mit meinem Mann geschehen ist. Einer Ihrer Arbeiter stand in Heideris Diensten. Als Ihr Mann entdeckt hatte, wie man eine Wand im Grab drehen kann, meldete dieser Arbeiter Heideri, dass der Eingang ins Innerste gefunden sei. Und der wies ihn an zu handeln. Wie zu handeln? Der Arbeiter, der später unter ungeklärten Umständen zu Tode kam, verkleidete sich als Pharao und versteckte sich in einem Teil des Grabes, der nur Heideri bekannt war. Dann? Als Ihr Mann hereingekommen war und sich in die Arbeit vertieft hatte, trat der Arbeiter plötzlich aus dem Versteck und erschien vor ihm gekleidet als Pharao, wie ein Gespenst. Oh. Ihr Mann fiel vor Schreck rücklings zu Boden. Nein. Und blieb ohnmächtig liegen. Eine Sprühdose mit Gift. Nein, wirklich. Das ist es, was mir Wohid erzählt hat, unser früherer Hausdiener, trotz seiner Angst vor Heideris Rache, falls der jemals erfahren würde, wer da geredet hat. Und Heideris Ziel ist noch immer dasselbe. Nur, dass er diesmal nicht mehr bereit ist, es zu verfehlen. Das hat er mir selbst gesagt, ohne freilich zu präzisieren, wie er das anstellen will. Aber ich bin sicher, dass er schon alles in die Wege geleitet hat. Jemand steht bereit, um erneut auf seinen Befehl hin zu töten. Offen gesagt... Einige Punkte in Ihrer Erzählung sind mir noch recht unklar. Aber ich bitte Sie, sagen Sie mir mit aller Aufrichtigkeit, die ich nach wie vor bei Ihnen voraussetzen möchte, was hat Sie dazu bewogen, hierher zu kommen und mir dies alles zu erzählen? Madame, ich liebe Julien. Und Sie haben genug Lebenserfahrung, um zu erkennen, dass ich nicht lüge. Hoffentlich. Aber davon abgesehen hätte ich, nachdem ich nun einmal wusste, was ich weiß, es für eine Feigheit von mir gehalten, wenn ich nicht hergekommen wäre. Gehen Sie zur Polizei, Madame. Tun Sie, was Sie für richtig halten, ohne Rücksicht auf mich zu nehmen. Nur bitte erklären Sie Julien eines Tages, welcher Art meine Zweifel waren, die er nicht begreifen konnte. Vielleicht erscheine ich Ihnen nicht ganz glaubwürdig, aber ich kann Ihnen Beweise liefern. Also? Ja, wo ist dieses Versteck? Einen Moment, ich muss mich erst orientieren. Ich bin nur einmal gestern Morgen hier gewesen. Welches ist die drehbare Wand, die Ihr Mann entdeckt hat? Warum? Warum wollen Sie das wissen? Damit ich mich orientieren kann. Ich verhehle Ihnen nicht, dass mir Ihr Wunsch recht seltsam vorkommt. Anstatt mir Beweise zu liefern, da stellen Sie mir Fragen. Ich warne Sie, wenn ich entdecken sollte, dass Sie mich belogen haben, dann werde ich unerbittlich sein. Rühren Sie sich nicht, Madame Oskarovna. Wie bitte? Rühren Sie sich nicht, habe ich gesagt. Was wollen Sie mit dieser Pistole? Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe, um Gottes Willen. Bleiben Sie stehen. Das Geheimnis der Palina Oskarovna. Archäologische Intrige in vier Teilen von Pieralberto Marquet. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Musik Patrick Ehinger. Regie Burkhard Achs. Vierter und letzter Teil. Also, wo ist dieses Versteck, das nur Heideri bekannt war? Einen Moment, ich muss mich erst orientieren. Ich bin nur einmal gestern Morgen hier im Grab gewesen. Welches ist die drehbare Wand, die Ihr Mann entdeckt hat? Warum wollen Sie das wissen? Damit ich mich orientieren kann. Ach, ich verhehle Ihnen nicht, dass mir Ihr Wunsch recht seltsam vorkommt. Anstatt mir Beweise zu liefern, stellen Sie mir Fragen. Ich warne Sie, wenn ich entdecken sollte, dass Sie mich belogen haben, dann werde ich unerbittlich sein. Rühren Sie sich nicht, Madame Oskarovna. Wie bitte? Rühren Sie sich nicht, habe ich gesagt. Was wollen Sie mit dieser Pistole? Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe, um Gottes Willen. Bleiben Sie stehen. Ah, oh, zum Glück, ich habe nicht daneben geschossen. Oh, entschuldigen Sie, aber das kleinste Zögern wäre fatal gewesen. Ich verstehe nicht, was ist denn passiert? Sehen Sie mal auf den Boden, da rechts neben Ihnen. Oh, mein Gott, eine Kobra. Ich glaube, ich habe sie erledigt. Aber im Moment ist es besser, sich nicht zu nähern. Ihr Biss ist tödlich. Sie haben mir das Leben gerettet, Sophie. Und ich hatte schon an Ihnen gezweifelt. Ich danke Ihnen nicht nur, ich bitte Sie auch um Entschuldigung. Ach, nicht der Rede wert, Madame Moskarovna. Ich gestehe, ich hatte eine Riesenangst. Erlauben Sie mir, dass ich mich einen Augenblick setze. Aber natürlich. Und mir eine Zigarette anzünde. Mir zittern die Beine. Die war schon aufgerichtet. Eine kleine Bewegung von Ihnen hätte genügt und sie wäre losgeschnellt. Die Kobra ist blitzschnell. Wenn sie angreift, gibt's kein Entkommen. Ja, ja, so ist es. Wissen Sie was? Nach all den Aufregungen dieses Tages, da setze ich mich zu Ihnen und rauche auch eine Zigarette. Mhm. Kriege ich eine von Ihren? Gerne. Ich rauche nur selten und habe keine dabei. Dankeschön. Gute Idee, Madame Oskarovna. Das wird Ihnen helfen, die Spannung zu lösen. Sie schießen sehr gut. Haben Sie die Pistole immer dabei? Mein Vater hat es mir beigebracht. Aber es war ein Zufall, dass ich die Pistole in der Tasche hatte, zum Glück. Sie ist sehr klein und kaum störend, aber sie ist sehr präzise. War eine Idee von Heideri. Er hat sie mir mitgegeben. Heideri, so ein Schuft. Was für ein Widerling. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Charmeur... Dann waren es also die, die versucht haben, in mein Haus einzudringen und auf Julien geschossen haben. Sie haben uns auf der Fahrt nach Paris verfolgt. Und Khadija sogar in London nachspioniert. Ja, das waren alles Heideris Leute? Das glaube ich nicht. Es gibt noch andere, die zu einer Konkurrenzorganisation gehören. In Frankreich und England sind sie es vermutlich gewesen. Heideri hat es erfahren und beschlossen, sie aus dem Weg zu räumen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, auf welche Weise. Eine Bande von Kriminellen also, die sich den Anschein ehrbarer Leute geben. Jetzt verstehe ich die Schamlosigkeit, mit der er mich genötigt hat, ihre Anwesenheit hier zu akzeptieren. Es ist eine Schande. Ja, aber nicht für Sie, Sophie. Sie sind ein Opfer niederträchtiger Menschen geworden, aber Sie haben eine mutige Entscheidung getroffen und sich durch Ihre Offenheit von einer großen seelischen Last befreit. Sophie, ich werde Ihr Vertrauen nicht missbrauchen. Heißt das, Sie werden nicht zur Polizei gehen? Ich werde mich hüten. Nicht nur, um zu vermeiden, dass Sie mit hineingezogen werden. Schurken von solchem Kaliber, die haben in jedem Milieu ihre Leute. Geld ist ein guter Köder. Es gibt immer welche, die ihm nicht widerstehen können. Aber es kommt auch der Moment, in dem sich die Übeltäter mit eigener Hand ihr Grab schaufeln werden. So wie Heideri. Indem er sie hierher geschickt hat. Madame Oskarovna, ich würde Ihnen gerne so vieles sagen, was Sie aber sicher auch mit einem einzigen Wort verstehen werden. Danke. Ach, Kind. Und nun sagen Sie mir, was soll ich tun? Vor allem erstmal sich ein bisschen Ruhe gönnen und Vertrauen haben. Bleiben Sie weiter bei Ihrem Julien, aber sagen Sie ihm vorläufig nichts von dieser leidigen Geschichte. Alles zu seiner Zeit. Im Übrigen werden wir sehen, wie wir aus der Sache rauskommen. Ich muss darüber nachdenken. Und was soll ich Heideri sagen? Ja, müssen Sie ihm heute Nacht noch Bericht erstatten? Ja. Machen Sie einfach weiter, als ob nichts geschehen wäre. Er darf auf keinen Fall Verdacht schöpfen. Was haben Sie ihm bisher berichtet? Nichts Besonderes, dass die Messungen fortgesetzt würden und noch nichts Neues erbracht hätten. Sehr gut. Berichten Sie ihm von Juliens Erkrankung? Übertreiben Sie ruhig ein bisschen. Sagen Sie, deswegen ginge jetzt alles ein bisschen langsamer voran. Auf diese Weise werden wir Zeit gewinnen. Ja, das ist ein sehr guter Vorwand. Sagen Sie, Madame, hatten Sie in Kairo einen Strauß Rosen geschickt bekommen? Ja, ja, mit einem Begleitbrief, in dem ich aufgefordert wurde, sofort abzureisen, um nicht ermordet zu werden. Den hatte ich Ihnen geschickt. Ah! Ich hatte gehofft, Sie dazu bewegen zu können, sich in Sicherheit zu bringen. Sehr schöne Rosen und eine schockierende Botschaft. Alles erklärt sich jetzt, wo es zum Glück keine Wirkung gehabt hat. Dank Ihnen wird es uns aber vielleicht gelingen, uns alle gemeinsam in Sicherheit zu bringen. Sind Sie noch daran interessiert, dieses Versteck zu sehen, Madame Oskarovna? Oh ja, meine Liebe. Und ich würde auch gerne erfahren, wie dieser Schurke es finden konnte. Jetzt warten Sie mal. Die drehbare Wand, die mein Mann entdeckt hat, ist diese da. Das Versteck befindet sich hinter der gegenüberliegenden Wand. Also hinter dieser hier. Ich muss den Skarabäus finden, mit dem man sie öffnet. Den Skarabäus? Ja, aus dem Stein gehauen. Er müsste in einer Ecke sein. Hier unten, zwei Handbreit über dem Boden. Dieses Biester ist wirklich tot. Gott sei Dank. Ich sehe nicht gut, es ist zu dunkel. Ja, warten Sie, ich leuchte Ihnen mit der Taschenlampe. Ja, danke. Hier hinten, bitte. Na dann. Da ist er, ja. Es sind drei Skarabäen. Einer davon müsste beweglich sein. Ja, es gibt einen beweglichen Skarabäus, aber nicht hier. Mahmoud hat mir aber gesagt, da sehen Sie, Madame. Dieser, fühlen Sie mal. Ach. Er bewegt sich ein bisschen. Ja, das stimmt. Vielleicht ist die Führung verschmutzt nach der langen Zeit. Langsam. Er lässt sich verschieben. So. Weiter geht's nicht. Und jetzt? Jetzt müsste es genügen, sich an die rechte Seite der Wand zu lehnen und sie nach innen zu drücken. Soll ich Ihnen helfen? Ja. Sie ist sehr schwer. Da! Sie dreht sich. Oh ja. Gleich haben wir's. Noch ein bisschen. Oh, einen Moment. Machen wir einen Moment Pause. Ja. Nur noch ein paar Zentimeter. Dann können wir durchschlüpfen. Ja. Mahmoud hat die Wahrheit gesagt. Der Arbeiter, der ihren Mann umgebracht hat, der ist hier drin versteckt gewesen. Oh, das möchte ich sehen. Leuchten Sie mit der Taschenlampe hinein, Madame. Ja. Ich folge Ihnen mit der Pistole, man weiß nie. Ja. Die Statue! Das ist die Statue des Pharao. Endlich haben wir sie gefunden. Oh. Eine gute Nachricht, Madame. Monsieur Julien schläft ruhig. Mein Kräutertrank hat ihn gesund gemacht. Morgen wird er wieder ganz auf den Beinen sein. Sehr gut, Khadija. Würdest du uns bitte eine schöne Tasse Tee machen? Sofort, Madame. Ich gehe mal rasch nach Julien sehen. Seien Sie leise, Miss Sophie, dass er nicht aufwacht. Bis gleich. Wenn Sie mit dieser Frau rausgehen, bin ich nicht ruhig. Ich traue ihr nicht. Oh, da irrst du dich aber, Khadija. Sophie ist in Ordnung. Mag sein. Aber jeden Abend, wenn es spät wird, verschwindet sie irgendwohin und ist unauffindbar. Sie geht auch nicht zu Julien. Wohin geht sie? Und zu wem? Das ist sehr mysteriös. Man sieht sie nie zurückkommen. Aber dann finde ich sie in ihrem Bett und sie schläft. Also, hör mal, Khadija. Seit wann spionierst du meinen Gästen nach? Heute hat Sophie mir das Leben gerettet. Hinter mir war eine Kobra. Und gerade als sie mich angreifen wollte, hat sie getötet. Wo? Im Grab. Oh, Madame, möge Allah uns beschützen. Die Kobra war die Grabwächterin, die hatte den Pharao bewacht. Jetzt besteht große Gefahr. Sie dürfen da nicht mehr hinein. Man darf seinen Fluch nicht herausfordern. Oh weh, ich werde keine Ruhe mehr haben, solange wir an diesem schrecklichen Ort sind. Oh weh. Heute Morgen fühle ich mich wieder ganz in Form. Ausgezeichnet, Julien. Wenn alles gut geht, können wir morgen die Arbeit wieder aufnehmen. Warum nicht gleich heute, Madame Oskarov? Nein, heute muss ich einige Notizen abschreiben, die ich mir gemacht habe. Das kann ich nicht auf später verschieben. Aber es hat sich eine neue Lage ergeben. Dank Sophie haben wir eine entscheidende Entdeckung gemacht. Eine Entdeckung dank Sophie? Bitte sagen Sie, worum geht es? Nicht jetzt, Julien. Haben Sie noch etwas Geduld? Kann ich nicht Sophie fragen? Sophie ist mit Khadija nach Luxor gefahren. Jetzt seien Sie bitte nicht ungeduldig. Morgen werden Sie selber sehen. Und es wird eine Überraschung sein. Glauben Sie mir, es ist besser so für Ihre Gesundheit. Sophie hat mich in diesen Tagen sehr aufopferungsvoll gepflegt. Was denken Sie von ihm, Madame Oskarovna? Dass sie sich mächtig in Sie verguckt hat, mein lieber hübscher Herzensbrecher. Und auch Sie sind ganz schön entflammt. Nein, da brauchen Sie doch gar nicht ruhig zu werden. Mir gefällt es, wenn Leute sich mögen. Wenn ich mit dir zusammen bin, Julia, dann vergesse ich meine Sorgen und meine Albträume. Albträume? Wie mein Vater und meine Mutter plötzlich verschwunden waren. Beide kurz nacheinander. Zwischen Alexandria und Kairo. Es war ein furchtbarer Schlag für mich. Quäl dich nicht so. Ich muss mit dir sprechen, Julia. Meine zerstörte Familie. Als ich dann allein geblieben war, Vielleicht wirst du eines Tages erfahren, dass... Sophie, Liebste, es ist mir egal, was gewesen ist. Ich will dich so, wie du jetzt bist. Ich begehre dich so sehr. Ich dich auch, aber nicht jetzt. Es ist nicht leicht, weißt du, hilf mir zu widerstehen, Julien. Ich bitte dich. Eines Tages, wenn es möglich ist, will ich dir ganz gehören. Wenn der Gott Re die Sonne am höchsten steht und so weiter, werde ich auf mir selbst den Punkt bezeichnen, der den Weg öffnet. Das ist der Sinn des Textes. Wollen wir es mal probieren? Der Sonnenstrahl, der gelangt jetzt bis hier. Die üblichen 10 Zentimeter Abstand vom Skarabäus. Um genau auf ihn zu treffen, dann müsste er eine stärkere Neigung haben. Und der Reflex könnte die Statue dann ungefähr hier unten treffen. Aber bevor ich sie fotografiere, muss ich sie sauber machen. Sie ist ganz voller Staub. Ja, kommen Sie, dann steigen Sie auf die Trittleiter. Hier. Ich helfe Ihnen. Ja. Danke. Ich fange am Kopf an. Ja. Bitte halten Sie doch beide Lampen in diese Richtung, ja? So? Ja, sehr gut, danke. Die Augen. Die Augen, Julien. Oh, wie die glitzern. Tatsächlich. Scheint, dass sie aus demselben Material wie die Skarabäen sind. Oh. Was ist, Julien? Sie bewegen sich. Unter dem Druck meiner Finger sind sie nach hinten gefallen. Was ist denn das für ein Geräusch? Schnell, weg da, Julien! Sie bewegt sich. Sehen Sie, die Statue bewegt sich. Sie dreht sich. Eine Öffnung. Achtung! Es geht ein paar Stufen hinunter. Alles voller Wandgemälde. Oh, wunderbar! Da! Die Saalkammer! Es ist Gold. Fantastisch. Der Sarkophag ist ringsum vergoldet. Auch hier sehen Sie die Wände von oben bis unten bemalt. Vasen, Kanoten, Skulpturen und hier eine Blumengirlande. Oh, wie schön. Sehen Sie, die Blumen vertrocknet, aber noch gut erkennbar. Nicht anfassen, Julien. Sie könnten zerbröseln, zu Staub zerfallen. Wir müssen alles gleich fotografieren. Das werden sensationelle Dokumente sein. Halt! Warten Sie! Hören Sie das Geräusch? Dasselbe wie vorhin. Die Statue! Sie dreht sich wieder. Die Öffnung verschließt sich wieder. Schnell! Schnell raus hier! Zu spät. Wir sind eingeschlossen. Wir sind hier drin eingeschlossen. Die mächtige Maat sieht langsam, wie das Wasser des großen Flusses, wenn er ruhig fließt, gleitet hinunter der Sand und zweimal gewährt er den Zugang. Erinnern Sie sich, Ja, ja, so steht es in dem Papyrus. Ja, wir dürfen den Mut nicht verlieren, Julien. Wir haben noch eine Möglichkeit. Der Mechanismus müsste zweimal hintereinander funktionieren. Das wissen wir doch nicht sicher. Und außerdem, wer könnte ihn denn auslösen? Niemand kennt ihn. Wir haben ihn ganz zufällig entdeckt. Aber Julien, heute Abend, wenn Sie aus Luxor zurück sind, werden Sophie und Khadija nach uns suchen. Wir werden uns bemerkbar machen. Wir klopfen an die Wände. Irgendwie werden Sie schon eine Möglichkeit finden, um uns hier rauszuholen. Da bin ich sicher. Ihren Optimismus möchte ich haben. Ja, dann bemühen Sie sich doch ein bisschen darum, Junge. Wie spät ist es? 20:40. Sophie und Khadija werden heute Abend zwischen 6 und 7 zurückkommen. Ha! Wir haben einen ganzen Tag Zeit, unsere Entdeckung zu genießen. Ach, ich hätte auch gerne noch diese Seite des Sarkophags fotografiert, aber mein Film ist zu Ende. Ach, ist das schade. Und mein Blitzlicht auch. Ich habe auch keine Filme mehr. Hier bräuchte man Tage und Tage. Unschätzbar, wie viel Material sich hier befindet. Das muss alles gesichert und katalogisiert werden. Schön, dieser Schrein. Kriegen Sie ihn auf? Oh. Oh, das sind ja Juwelen. Und hier? Ein Spiegel, vielleicht aus Silber. Oh, hier ganz so aus. Schauen Sie mal die feine Verarbeitung mit eingelegten Lapislazuli-Stücken. Wenn wir hierher zurückkommen, um das alles zu holen, das wird eine faszinierende Arbeit sein. Wissen Sie, dass es schon 5:30 ist? Die Zeit vergeht im Fluge. Oh, jetzt fange ich an, die Müdigkeit zu spüren. Ich kriege langsam Hunger. Oh, bitte, nein, davon wollen wir nicht reden. Meine Batterie ist zu Ende. Oh, meine wird auch bald leer sein. Bevor wir völlig im Dunkeln sind, kommen Sie, gehen wir lieber zurück zum Eingang. Wenn nicht diese Beklemmung wäre, könnte man sagen, heute war ein wunderbarer Tag. Das kann man in jedem Fall sagen. Ja. Ich setze mich jetzt hier auf die Stufen. Oh, ich bin so müde. Kommen Sie, Julia, setzen Sie sich doch auch, das wird Ihnen gut tun. Nein. Dieser Stein hier müsste genügend Lärm machen. Nichts. Absolute Stille. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Es ist noch zu früh. Die sind noch gar nicht zurück aus Luxor. Sagen Sie doch etwas, Julia. Diese Stille. Die ist bedrückend. Ich dachte, Sie wären eingeschlafen. Nein, ich war in Gedanken bei meinem Mann. Ich habe an Sophie gedacht. Wenn wir hier rauskommen und heiraten können, werden wir ein Haus in Paris haben. Sie können dann bei uns wohnen. Mhm. Mit Khadija natürlich. Danke für die Einladung, Julia. Und auch für Ihre Hilfe. Also passen Sie auf, wir spielen jetzt ein Spiel. Jeder sagt etwas, um die Moral aufrechtzuerhalten. Kommen Sie, Sie fangen an. Ich probier's noch mal mit dem Stein. Um diese Zeit müssten Sie schon gekommen sein. Nichts. Nichts. Aber sie werden uns hören. Sie müssen uns hören. Es ist fast acht. Kopf hoch, Khadija. Ängstigen Sie sich nicht so. Och, ich fühl's. Es ist was Schlimmes passiert, Miss Sophie. Seien Sie lieb, Madame. Kommen Sie rasch zurück zu Ihrer Khadija, die auf Sie wartet. Lassen Sie mich nicht zu dir ungewiss. Gehen wir zum Grab und sehen nach, warum Sie nicht kommen. Oh nein, nicht zum Grab. Da gehe ich nicht rein. Ich habe Angst. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Na gut, ich begleite Sie, aber ich warte draußen. Schnell, Khadija, beeilen wir uns. Holen Sie eine Taschenlampe, den Erste-Hilfe-Kasten und vielleicht etwas Stärkendes. Ich mache ein bisschen Kaffee. Nein, Cognac oder Whisky oder sowas. In der Küche ist eine Flasche. Nehmen Sie die und los. Ich nehme auch Wasser mit. Sofort, sofort. Ich hab's ja gesagt. Immer passiert was an diesem verfluchten Ort. Gott, immer noch. Alles still. Ob die noch nicht zurück sind? Vielleicht kann man das auf der anderen Seite nicht hören. Vielleicht ist diese Mauer zu dick. Seit Stunden klopfe ich jetzt hier vergeblich an diese Mauer. Ich schaffe es nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Auf jeden Fall haben Sie hier gearbeitet. Hier liegen noch Ihre Sachen überall rum. Miss Sophie! Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo Sie sein können. Miss Sophie, haben Sie was gefunden? Kommen Sie doch rein, Khadija. Vielleicht finden wir zu zweit eine Spur. Oh, Allah, schütze uns. Wie dunkel es hier ist. Nie hätte ich gedacht, dass auch ich eines Tages hier... Und noch dazu nachts. Julien? Julien? Mir scheint, ich höre etwas. Klopfen wir, Julien. Kommen Sie, klopfen wir. Da klopft was. Geister, Miss Sophie, schnell weg hier. Das sind Sie, Khadija. Sie versuchen, sich bemerkbar zu machen. Geben Sie mir was zum an die Wand klopfen, schnell. Den Erste-Hilfe-Kasten. Aber wo? Wo soll die denn sein? Madame Oskarovna! Julia! Was? Hören Sie, Khadija. Das sind Sie. Oh, Gott sei Dank. Aber wie sind Sie da hingekommen? Sie leben, aber Sie können nicht zurück. Khadija, leuchten Sie mir, es muss einen Durchgang geben. Sehen Sie, Miss Sophie, sehen Sie. Wo, was? Die Statue da, sie hat glühende Augen. Die Statue? Moment, wie war das? Khadija, wenn der einzige Herr, das heißt... Die Sonne werde ich auf mir selbst den Weg bezeichnen. Was sagen Sie denn, Sophie? Ich verstehe nicht. Lassen Sie mich überlegen, Khadija. Gestern Abend hat mir Julien etwas gesagt, einen seltsamen Satz. Das Auge? Er sprach von einem Auge des einzigen Herrn. Ja, so hat er gesagt. Oh, der einzige Herr hier ist der Pharao. Das Auge des Pharao. Also das Auge der Statue. Und es reflektiert das Licht. Hier ist eine Trittleiter. Julien ist da aufgestiegen, vor der Statue. Geben Sie mir eine Hand, Khadija, halten Sie mich mal fest. Was wollen Sie denn machen? Raufsteigen, nachsehen. Oh, Herrje, hilf mir. Ich glaube, wenn ich diesmal nicht sterbe, werde ich nie sterben. Oh je. Oh, sie bewegt sich. Guten Morgen, Madame. Schön wach? Warum so früh? Nach den Aufregungen gestern habe ich heute Nacht nur wenig schlafen können. Gibt's was Neues von Julia? Oh, er ist früh aufgestanden, hat einen Schluck Kaffee getrunken und ist sofort an die Arbeit gegangen. Da kommt er gerade. Kann ich etwas für Sie tun, Monsieur Julien? Nein, nein, danke, Khadija. Guten Morgen, Madame Oskarovna. Guten Morgen, Julien. Khadija hat mir gesagt, dass Sie schon an die Arbeit gegangen sind. Ja, nach dem gestrigen Tag ist mir eine solche Spannung geblieben. Ich konnte nichts anderes tun, als mich sofort dran zu machen, den Papyrus zu entziffern, den ich aus dem Grab mitgenommen hatte. Er betrifft den Mechanismus, durch den die Statue bewegt wird. Tatsächlich? Und was besagt er? Es gibt noch ein paar Details, die ich mit Ihnen besprechen muss, aber im Ganzen geht daraus hervor, dass es sich um einen mit Sand betriebenen Mechanismus handelt. Er kann nur zweimal hintereinander aktiviert werden. Danach braucht er, um sich wieder aufzuladen, praktisch ein Jahr. Die Zeit von einer Nilüberschwemmung bis zur nächsten. Ach, das ist ja wunderbar, Julien. Demnach ist das Grab jetzt ein ganzes Jahr unverletzlich. Und wie sind die Fotografien geworden? Fast alle gut. Ich gehe mal nachsehen, ob sie schon trocken sind, ja? Was hat denn Monsieur Julien heute? Er kommt und geht und steht keinen Augenblick still. Er ist sehr aufgeregt. Ich habe eine gute Nachricht für dich, Khadija. Wir reisen ab. Allah sei Dank. Und wann? Ich fahre morgen mit Sophie voraus und du kommst übermorgen mit Julien nach. Aber Madame... Ich muss ein paar Dinge in Kairo erledigen. Wir treffen uns dann am nächsten Tag und fliegen alle gemeinsam weiter. Ach, warum kann ich nicht mit Ihnen fahren? Khadija, kein Warum, bitte. Na gut, wie Sie wollen. Heute kann man nicht mit Ihnen reden. Hier sind die Fotos. Sie waren sehr dunkel. Ich habe sie ein bisschen aufhellen müssen. So viel hatte ich gar nicht zu hoffen gewagt. Bei dem Licht. Eine exzellente Arbeit. Kompliment, Julien. Danke. Diese vom Sarkophag. Die Königsmaske. Ja. Und hier die Wandmalereien. Ich nehme sie mit. Ich werde heraussuchen, welche mir dienlich sein können. Und Ihnen vertraue ich die Negative an. Bewahren Sie sie gut auf. Es sind Dokumente von größtem Wert. Ja. Und jetzt bitte ich Sie, meine Anweisungen Punkt für Punkt mit der Ihnen eigenen Gewissenhaftigkeit zu befolgen. Aber Madame... Wir suspendieren hier alle Arbeiten und fangen sofort an, alles Material zusammenzustellen und zu verpacken. In einem Tag müssen wir sortiert haben, was mitgehen und was hier bleiben soll. Wieso plötzlich diese Eile? Entschuldigen Sie, dass ich es Ihnen nicht früher gesagt habe. Sophie und ich werden morgen früh abreisen. Ja, ich bitte Sie, sich genau an den Reiseplan zu halten, den ich für Sie und Khadija aufgestellt habe. Madame Oskarovna... Übermorgen Mittag treffen wir uns dann alle am Flughafen Kairo auf der linken Seite des Eingangs. Sollten wir aufgrund irgendeines Zwischenfalls nicht rechtzeitig da sein, dann fliegen Sie ohne uns voraus nach Beirut und erwarten uns dort im Hotel Mediterranee. Aber... Mediterranee. Merken Sie sich das. Bleiben Sie auf keinen Fall in Kairo, verstanden? Aber warum? Wir sind im Besitz einer Information, die im Augenblick zu viele Leute interessiert. Ich halte es für besser, sie vorläufig nicht zu verbreiten. Ich will sie zunächst nur der Direktion der Altertümerverwaltung mitteilen. Heute Abend gebe ich Ihnen die Tickets und die Reservierungen. Sophie besorgt sie gerade in Luxor. Ich hoffe, bei Ihrer Rückkehr ist alles geregelt. Ja, gut. Ja, gut. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Julia. Ich muss einige Dokumente neu ordnen und ein paar Briefe schreiben. Danke, Wahid, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, bis hier hinauszukommen. Ja, Madame. Im Zweifelsfall wird Ihre Aussage sehr wertvoll sein. Du hast doch in Kairo eine sichere Zuflucht, oder? Ja, Miss Sophie. Da, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Dann fahren Sie noch heute zurück. Hier ist ein Flugticket nach Paris und die Adresse der Leute, die Sie abholen werden, falls ich nicht kommen kann. In Paris werden Sie vor jeder Rache-Reideris sicher sein. Heute Abend bleiben Sie in Kairo. Bis morgen, denke ich, werde ich Ihnen alle nötigen Dokumente gebracht haben. Gut, Madame. Adieu, Wahid. Und vielen Dank. Möge Allah Sie schützen, Miss Sophie. Mashallah. Mashallah. Na, wie ist es in Luxor gegangen, Sophie? Alles geregelt. Tickets und Reservierungen in den beiden Hotels auf die von Ihnen genannten Namen. Ich habe auch mit dem Botschafter telefoniert. Er wird sein Möglichstes tun, um uns zufriedenzustellen. Sehr gut. Wenn Sie sich heute Nacht mit Heideri in Verbindung setzen, dann sagen Sie ihm, Sie hätten sehr wichtige Informationen, die Sie ihm nur persönlich mitteilen könnten. Und verabreden Sie sich mit ihm für morgen Abend im Hotel Heliopolis. Sind Sie sicher, dass das ein guter Treffpunkt ist? Es ist ein sehr diskretes, kleines Hotel. Mit ein bisschen Backschisch kann man erreichen, dass Sie ja nicht auf die Gästeliste setzen. Dort verkehren Leute, die mit Heideris Geschäft zu tun haben. Gut, Sophie. Es wird die letzte Prüfung sein, von der unser Heil und Ihre Zukunft abhängen. Seien Sie klug heute Abend und gehen Sie früh zu Bett. Morgen erwartet uns ein entscheidender Tag. Du wirst doch mit uns fliegen, nicht wahr, Sophie? Ich hoffe, Julien. Ihr tut heute so geheimnisvoll, du und Madame Oskarovna. Ich verstehe das gar nicht. Bitte, Julien, lass mich jetzt gehen. Ich bin müde. Wie du willst, Sophie. Na, nicht so. Nimm mich in deine Arme. Drück mich ganz fest. Als wenn es das letzte Mal wäre. Was sagst du da? Mach dir keine Sorgen, Julien. Haben Sie Ihre Pistole? Ja, in meiner Handtasche. Meine beiden sind geladen. Ich kann zwar nicht schießen, aber sie machen immer Eindruck. Ich denke, ich werde mich dort hinter dem Vorhang verstecken. Probieren wir es mal. Nun sieht man was, Sophie? Nein, es geht. Mein Gott, was für ein Herzklopfen ich habe. Wie spät ist es? Kurz vor 9, er muss in wenigen Minuten kommen. Hier ist alles bereit. Mikrofone, Tonbandgeräte. Mein Tragbares habe ich unter dem Rock. Ja? Schicken Sie ihn bitte herauf. Danke. Er ist es, er kommt. Oh, ich verziehe mich in mein Versteck. Sieht man was? Nein, nichts. Seien Sie ganz ruhig, Sophie. Seien Sie selbstbewusst und vergessen Sie nicht Ihren Charme. Bitte sehr, kommen Sie herein. Guten Abend, Mr. Heideri. Ich sehe Sie in bester Form. Nehmen Sie bitte Platz. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke, im Augenblick nicht. Aus welchem Grund haben Sie meine Anweisungen übertreten und Ihren Posten verlassen? Sie sagen doch selbst immer, in gewissen Momenten muss man sich entscheiden können. Also, was haben Sie mir mitzuteilen? Wenn Sie sicher sein werden, dass Madame Oskarovna und Julien Berthomieu entdeckt haben, wie man in die Sackkammer hineingelangt, dann müssen Sie, um sich des Inhalts zu bemächtigen, der vermutlich von unschätzbarem Wert ist... Vorsicht, Sophie, mischen Sie sich nicht in Dinge ein, die Sie nichts angehen. Sie gehen mich durchaus etwas an, sowohl im Hinblick auf das Interesse wie auf das Risiko. Ich bin nicht bereit, solche Themen mit Ihnen zu diskutieren. Das sollten Sie aber. Sie werden gleich feststellen, wie nützlich es für Sie ist, um sich in den Besitz jenes Goldes zu bringen. Und wer sagt Ihnen, dass in dem Grab tatsächlich Gold ist? Und warum haben Sie dann Professor Cavendish ermorden lassen? Wer hat Ihnen denn diesen Quatsch erzählt? Das ist kein Quatsch! Wollen Sie, dass ich Ihnen in allen Einzelheiten wiederhole, auf welche Weise Professor Cavendish in Ihrem Auftrag umgebracht worden ist? Den Namen. Ich will wissen, wer Ihnen diese Lügen erzählt hat. Mr. Heideri, Sie wissen sehr gut, dass es die Wahrheit ist, die unbequeme, aber reine Wahrheit. Und so wie ich sie erfahren habe, können auch andere sie erfahren. Worauf wollen Sie hinaus, Sophie? Vergessen Sie jetzt einmal die kleine Sophie. Und denken Sie nur an zwei Partner, die über die Konditionen eines Geschäfts reden. Und das heißt? Mr. Heideri, ich habe das Geheimnis entdeckt. Wie man in die Sackkammer hineingelangt. Machen Sie Witze? Sehe ich so aus? Hier, bitte. Ich habe Ihnen die Fotos mitgebracht. Dies ist der Sarkophag, alles vergoldet. Und hier ist eine Gesamtansicht der Kammer. Vasen, Statuen, Objekte aller Art. Sehr kostbare Ware, nicht alles leicht verkäuflich, aber das meiste lässt sich sehr gut verwerten. Ich bin sprachlos. Auch die Oskarowna und Julien haben entdeckt, wie man in die Kammer hineinkommt. Aber sie sind gerade dabei, alles heimlich zu katalogisieren. Sie werden noch mindestens 10 Tage damit zu tun haben. Danach werden sie mit ihrem Fund an die Öffentlichkeit gehen. Da ist aber noch was anderes, was sie nicht wissen. Der Eingang zur Sargkammer kann blockiert werden. Man kann die beiden in der Kammer einschließen, ohne dass sie je wieder raus können. Ihr Verschwinden würde für alle ein Mysterium bleiben. Danach, wenn das Interesse an dem Fall abgeflaut und Gras über die Sache gewachsen ist, wird man anfangen können, Stück für Stück alles rauszuholen, was von Interesse ist. Aber ich muss allein handeln, ohne indiskrete Augen um mich zu haben. Sie überraschen mich. Sie haben Ideen, die sogar meine Fantasie übertreffen. Also, sind Sie einverstanden? Was sind Ihre Bedingungen? Die Hälfte der Beute. Und Ihre Garantien? Mein Wort gegen das Ihre, meine Liebe. Wir haben keine andere Wahl. Also gut, ich schlage ein. Was mich beunruhigt, ist nicht die Methode, sondern deren Herkunft. Vielleicht hatte ich Sie falsch eingeschätzt. Ich hatte mir eingebildet, dass wenigstens hin und wieder jemand... Naja, Geschäfte sind Geschäfte. Ihren einfallsreichen Vorschlägen fehlt noch der Tatsachenbeweis. Irgendwas an dieser Sache überzeugt mich noch nicht. Ich schlage nur ein, weil ich seit jeher das Risiko liebe. Und jetzt, ziehen Sie sich aus. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen die Kleider vom Leib zu reißen. Ihre Schönheit ist der einzige Vorzug, der Ihnen noch bleibt. Ich will jetzt das, was Sie mir immer verweigert haben. Ich sehe nicht, welche moralische Hemmung Sie noch davon abhalten könnte. Ich gedenke, dieses Abkommen auf meine Weise zu besiegeln. Und ich verspreche Ihnen nicht, dass die Sache schmerzlos abgehen wird. Stehen bleiben, Hände hoch! Hoch über den Kopf, Sie Schwein! Keine Bewegung, oder ich blase Ihnen das Hirn weg. Was Sie da im Nacken spüren, ist die Mündung meiner Pistole. Ich bin bereit, Sie ins Jenseits zu expedieren. Sie hier? Jawohl, ich. Durchsuchen Sie ihn, Sophie. Er ist unbewaffnet. Halten Sie Ihre Pistole bereit, Sophie. Bei solchen Kanaillen kann man nie vorsichtig genug sein. Verdammte Hure, das wirst du mir büßen. Du wirst nicht genug Augen zum Weinen haben. Mäßigen Sie Ihre Worte! Ich bin an so eine Sprache nicht gewöhnt. Und sehen Sie sich vor. 3 verschiedene Tonbandgeräte nehmen außerhalb dieses Raumes alles auf, was hier drinnen geschieht. Was wollen Sie von mir? Behalten Sie Ihre Hände oben! Und hören Sie mir gut zu. Sie gemeiner Verbrecher. Sie haben meinen Mann umbringen lassen und jetzt hätten Sie nicht gezögert, mit der gleichen Skrupellosigkeit auch Julien Berthomieu und mich umzubringen. Für den Mord an meinem Mann habe ich Zeugen. Zeugen? Ja. Und Sie sind schon in Sicherheit im Ausland, wo Ihre Schergen Sie nicht erreichen. Außerdem gibt es 3 Tonbänder, auf denen Ihre Stimme Ihre Pläne bezeugt. Sie schmuggeln kostbare Altertümer ins Ausland. Ein schweres Delikt, das nach den Gesetzen Ihres Landes mit hohen Strafen geahndet wird. Ich warne Sie. Gegen mich vorzugehen wäre sehr gefährlich für Sie. Sie würden sofort im Gefängnis landen. Ich habe in Kairo, in London und in Paris eine Reihe von explosiven Dokumenten über Sie hinterlegt. Also Sie sehen, Mr. Kaideri, ich habe Sie in der Hand. Also was wollen Sie? Nichts, was Sie sich vorstellen können. Ich will keine Rache. Es gibt Schäden, die sich nicht reparieren lassen. Vergessen Sie meinen Mann. Und alle, die wissen oder erfahren könnten, was Sie ihm angetan haben. Vergessen Sie mich und Julien Berthomieu und Sophie und unsere Arbeit und Ihre schmutzigen Pläne. Wir werden nach Ägypten zurückkehren. Und ich will nie wieder in meinem ganzen Leben etwas von Ihnen hören. Ich will Ihnen niemals wieder begegnen. Entweder Sie gehen darauf ein. Oder es gibt einen Skandal, der sich gewaschen hat. Mit allen Konsequenzen für Sie. Ist das klar? Nach dem erfolgreichen Abschluss von Professor Cavendishs Arbeit hat mein armer Mann endlich den Ruhm, den er verdient hat. Und sollten Sie es wagen, wieder in Erscheinung zu treten, dann wird sich die gesamte internationale Presse auf Sie stürzen und Sie in der Luft zerreißen. Ist das alles? Nein. Zwischen Ihnen und Sophie gibt es noch etwas abzugelten. Während Sie Freundschaft und Zuneigung zu Ihrer Familie heuchelten, haben Sie sie ins Elend gestürzt und dann zu einer illegalen und gefährlichen Arbeit gezwungen. Ah, Sie sind das Gemeinste und Niederträchtigste, was man sich vorstellen kann. Das ist nicht wahr. Nicht wahr? Nach dem Tod von Sophies Eltern haben Sie deren ganzen Besitz für nur $40,000 erworben. Und? Weiter? Und 2 Jahre später haben Sie ihn weiterverkauft und dafür $200,000 kassiert. Überweisen Sie die Differenz auf meinen Namen an unsere Botschaft in Kairo. Ich werde es übernehmen, sie an Sophie weiterzuleiten. Nein, ich will das Geld dieses Mannes nicht. Es ist nicht das Geld dieses Mannes, Sophie. Es gehört Ihnen. Es ist der Gegenwert für die Besitztümer Ihrer Familie. Sie brauchen es nicht zurückzuweisen. Lassen Sie mich die Hände runternehmen. Von mir aus. Sie wissen, dass ich keine Waffe habe. Ich muss das Scheckbuch aus der Tasche ziehen. Ja, bitte. Der Scheck geht auf die Oetmann-Bank. Sie können ihn sofort einlösen. Und jetzt? Kann ich jetzt gehen? Ja, wir bitten darum. Ein altes Sprichwort sagt, Allah zahlt nicht am Freitag, aber am Donnerstag sind alle Rechnungen beglichen. So ist es. Sie waren großartig gestern Abend, Sophie. Den haben wir ganz schön in die Ecke getrieben. Ach, ich kann es noch immer kaum glauben, mich von einem solchen Albtraum befreit zu haben. Was für ein elender Schurke, dieser Haideri. Gewiss kein Mann, der Ägypten Ehre macht. Aber Haideri ist kein Ägypter. Er ist griechisch-libanesischer Herkunft. Ach, das freut mich für dieses Land. Hier haben wir immer Hilfsbereitschaft und Liebenswürdigkeit gefunden. Guten Morgen, Madame Oskarovna. Guten Morgen, Miss Sophie. Guten Morgen, Wahid. Guten Morgen. Wieso kommen Sie hierher? Wir wollten uns doch um 12 am Flughafen treffen. Ich bin gekommen, um Ihnen das Ticket zurückzugeben. Ich brauche es nicht mehr. Ich gehe zurück nach Helwan in mein Haus. Haben Sie die neuesten Nachrichten nicht gehört? Nein, habe ich nicht. Haideri ist tot. Was? Sie haben es heute Morgen im Radio gemeldet. Tot? Wie das? Wann ist er gestorben? Gestern Abend. Es gab eine Schießerei nicht weit vom Hotel Oberoi. Sein Auto hat Feuer gefangen. Man hat ihn fast zur Unkenntlichkeit verbrannt, aus den Trümmern gezogen. Um wie viel Uhr? Ich weiß nicht, das haben Sie nicht gesagt. Oh, was für ein schreckliches Ende. Da hat sich wohl jemand an ihm gerecht. Und Sie haben beschlossen, hier zu bleiben. Das Flugticket können Sie zurückgeben und sich auszahlen lassen. Das Geld behalten Sie natürlich. Ja, Wahid, mach's, wie Madame Oskarovna sagt. Willst du uns zum Flughafen begleiten? Ich möchte mich lieber hier von Ihnen verabschieden. Es macht mich traurig, Sie abreisen zu sehen. Also dann herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Aber ich rate Ihnen, bewahren Sie Ihren Pass gut auf. Man weiß nie. Danke. Vielen Dank, Madame. Und gute Reise. Leben Sie wohl, Miss Sophie. Alles Gute. Nicht weinen. Wenn wir zurückkehren, kommst du mit uns zur Ausgrabungsstätte. Inshallah, Sophie. Inshallah. Masalama. Masalama, Madame. Sophie. Sagen Sie nichts von dieser ganzen hässlichen Geschichte zu Julien. Jedenfalls fürs Erste. Das Ganze bleibt, solange Sie wollen, zwischen Ihnen und mir ein Geheimnis. Sie wissen ja, an Geheimnisse bin ich gewöhnt. Da sind Sie, Monsieur Julien. Sie sind es wirklich. Na, sind wir nicht pünktlich? Alles gut gegangen, Julien? Alles in Ordnung, Madame Oskarovna. Und du, Khadija, wie geht's? Jetzt, wo Sie da sind, sehr gut, Madame. Guten Tag, Khadija. Guten Tag, Miss Sophie. Grüß dich. Julien, Sagst du nichts? Ich bin so glücklich, dich wiederzusehen, dass ich nur eins tun kann, wenn Madame erlaubt, dir einen Kuss geben. Bitte sehr, ich erlaube es. Ist dies meine Verlobte? Sicher. Und du bist mein Stavros Pekopoulos. Was? Der Mann, mit dem du mich verwechselt hattest, als wir uns das erste Mal sahen? Meine Mutter war Griechin. Ich wollte immer, dass sie mir das Märchen von Stavros Pekopoulos erzählte. Dem starken und großmütigen Helden. Dem Prinzen meiner jungen Mädchenträume. Der jetzt den Namen Julien Berthomieu trägt. Oh, Sophie, ich hab's gleich geahnt, weißt du, gleich als ich dich das erste Mal sah, dass du die Frau meines Lebens bist. Dann werden wir also heiraten. In einem kleinen Ort in der Normandie. Wo Madame Oskarowna wohnt. Und in Paris suchen wir uns ein schönes, großes Haus. Für Sophie und Julien. Und Paulina und Khadija. Was für ein Schlingel dieser Monsieur Julien ist. Wie der mit Frauen umgeht. Aber Khadija, was weißt du denn davon? Wieso? Das sieht man doch, oder? Schauen Sie mal die Zeitung, Seite 3. Der Artikel geht über die ganze Seite. Lies mal, Sophie. Professor Cavendish hatte recht. Eine bedeutende Entdeckung glänzend zu Ende gebracht von dem jungen französischen Ägyptologen Julien Berthomieu. Aber da steht ja gar nichts über Madame Oskarovna. Was? Ich verstehe nicht. Über Madame Oskarovna steht da nichts? Ist das wahr? Aber das ist ja ungerecht. Das meine ich auch. Wie ist denn sowas möglich? Weil ich diesen Artikel diktiert habe. Ja. Und ich habe ihn so gewollt. Sie sind jung, Julien. Sie sind begabt und werden es noch weit bringen. Aber Sie brauchen einen spektakulären Fall, um sich einen Namen zu machen. Dies ist genau die richtige Gelegenheit dafür. Oh, Madame. Jetzt ist mir klar, warum Sie mir verboten haben, irgendetwas vor Journalisten zu sagen. Aber bei der ersten Pressekonferenz werde ich klarstellen, wie die Rollen verteilt sind. Nein. Die Rollenverteilung scheint mir ziemlich klar. Die Leitung dieser Expedition ist mir anvertraut worden. Und folglich muss alles so ablaufen, wie ich es will, bis zum Ende. Beim nächsten Mal werden Sie die Leitung haben. Und dann wird alles nach Ihrer Pfeife tanzen. So. Und jetzt beeilen wir uns. Wir wollen doch das Flugzeug nicht verpassen. Oh weh, oh weh, oh weh. Immer rauf und runter durch die Luft machen dieser Geschichten. Da gibt's gar nichts zu lachen. Aber gut, heute bin ich so glücklich, dass wir endlich wieder nach Hause fahren, dass ich mich nicht mehr ärgern will. Freilich, ein Gebet an Allah kann nicht schaden, dass er uns beschützt. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh Das Geheimnis der Paulina Oskarowna. Archäologische Intrige in 4 Teilen von Pier Alberto Marquet. Aus dem Italienischen von Burkhard Kröber. Die Rollen und ihre Darsteller waren Paulina Oskarowna, Rosemarie Fendel, Khadija, Barbara Rattay, Sophie, Caroline Schreiber, Julien, Matthias Hase. In weiteren Rollen Heinrich Gieskes und Karl-Heinz Tafel. Technische Realisation Markus Hassler und Werner Jäger. Regieassistenz Katja Wingen. Musik Patrick Ehinger. Regie Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie Angela Di Ciriaco-Sustow.